Weiße Vorherrschaft, sexistische Vorherrschaft, kapitalistische Vorherrschaft muss beendet werden. Soziale Gerechtigkeit annehmen ist ein kategorischer Imperativ. Von Marx lernen heißt verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Intersektionalität wahrzunehmen bedeutet, deine Augen das erste Mal zu benutzen. Nimm die Wahrheit an und kämpfe für sie. Stehe für die richtige Haltung ein. Wären da nur nicht die schäbigen Feinde der neuen Ordnung. Wäre da nur nicht der Ruf nach Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Ein Codewort für den Faschismus, wie man weiß. Identifizieren, isolieren, eliminieren ist das Gebot der Stunde. Die Feinde der sozialen Gerechtigkeit. Es sind viele und wir müssen sie alle ausmerzen. Für die Gerechtigkeit, für die soziale Gerechtigkeit, für den Frieden und die Intersektionalität, für die Republika Germanica. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Ja. Ja, Abel, der Stream ging schon los übrigens. Hervorragend. Es ist Sonntagabend, es ist 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Hallo, was geht da draußen? Ich hoffe, es geht euch allen gut und die Halsschlagader pocht schon. Wir haben euch viele interessante, diverse Themen mitgebracht und ich hoffe, ihr wart alle im Wald, sonst wäre ich traurig. Hoffentlich wart ihr nicht alle im selben Wald, das wäre dann seltsam. Warum? Ja, da stehen halt eine Gruppe von Leuten im Wald. Ja, das, ja, warum nicht? Kann doch nicht sein, geht doch nicht. Genauso wie es nicht sein kann, dass Markus Persson da diesem verrückten skottischen Nazi-Mobs-Typen ja 20.000 Pfund gibt. Kann doch nicht sein. Markus Notch Persson, du meinst etwa den Erfinder von Minecraft, der hat Count Dracula 20.000 Pfund gegeben für seinen Appeal gegen, also seinen, ich weiß nicht, ist das eine Berufung? Oder ja, Appeal? Ist Berufung. Gegen das Urteil über 800 Pfund. Ja, und ist ja auch nicht der einzige GoFundMe, der im Moment läuft. Sargon will ja auch klagen. Mhm. Sargon hat auch 20.000 bekommen von dem. Ja, wer wollte doch 40.000. Auch von wem? Von Herrn Minecraft. Also, echt? Er hat für 40 gefragt, hat 80 bekommen und Markus Persson hat 20 auch gegeben. Also, das finde ich echt mal, also bei all dem wichtigtuerischen Charity-Scheiß, den andere Leute machen mit ihren Stiftungen, mit denen sie in Wirklichkeit politischen Einfluss auf irgendwas nehmen, finde ich es doch viel, viel besser, wenn jemand hingeht, der so viel Geld hat und klar auch ein Zeichen setzt, wofür er ist, nämlich für Meinungsfreiheit und für Kunstfreiheit. Das finde ich bewundernswert, sich nicht hinter irgendwas zu verstecken, sondern zu sagen, ich gebe das Geld diesem Mann, weil ich finde, das ist eine Unverschämtheit, dass er für dieses Video Geld zahlen soll. Ja, es ist so einfach ein schönes Ereignis am Horizont, dass du dir denkst, man kommt mit dem Gesetz in Konflikt, wenn es um die Meinungsfreiheit geht und man versucht den Rechtsweg und halt die Verteidigung der Grundrechte wahrzunehmen und das sozusagen in der Bubble, in der sich jetzt der skottische Nazi-Pac-Man befindet und der Sargon, dass da halt der Markus Persson auch mal die Hand aufhält und da dahinter steht, das zu bestärken, dass man sich wehren kann gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Aber guck mal, ist ja voll unverschämt, ne? Der grinst da auf diesem Foto. So, versteht er denn nicht, wie fürchterlich die Situation ist? Er hat Hass verbreitet. Er hat nationalsozialistische Ideologie mit der Niedlichkeit des Mopses weitergeleitet an die Massen. Dieser Verbrecher, wie kann er nur? Ah! So, okay. Naja, aber ihm wurde halt wirklich vor Gericht vorgeworfen, er hätte Nationalsozialismus über die Niedlichkeit des Hundes weiterverbreitet. So, also das ist, kann doch nicht sein. Ja, ja, apropos verbreiten. In UK haben wir ja generell eher den sozialen Wind, der Richtung autoritäre Gesellschaft sich dreht. Es gibt zwar hier und da auch gute Nachrichten, aber überwiegend ist eigentlich das, was man aus Großbritannien hört, sehr negativ in Sachen Meinungsfreiheit einschränken. Und es ging jetzt hier um das Kind, was an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen war, wo die Ärzte das abgeschaltet haben, und da gab es eine Petition, und dann haben einige Leute die Petition unterschrieben und haben halt den Richter, der das Urteil gefällt hat, dass die Maschinen abgeschaltet werden, böse Nachrichten geschickt und die veräppelt, und generell haben sie jetzt hier einen Artikel geschrieben, wo sie darauf hinweisen, dass öfters die Gerichte veräppelt werden im Internet und dass man sich öfters Kommentare anhören darf. Und man will jetzt vermehrt dagegen vorgehen, dass Online-Trolle sich im Internet auslassen zu Dingen, die Richter sagen. Und man ruft gleichzeitig eine Diversitätskampagne aus, damit man mehr weibliche und schwarze Richter in Großbritannien ins Rechtssystem einpflegt. Und es ist einfach mal wieder so ein kleiner Ziegelstein in der Wand von Großbritannien, die mittlerweile ziemlich hässlich aussieht. Also es gibt viele verschiedene Bereiche in Großbritannien, wo einfach die Freiheit massiv sich am Zurückziehen ist. Und das sieht nicht gut aus. Also ja. Hä? Was? Das Internet bietet mehr Freiraum, als Demokratie verträgt. Ist das nicht irgendwie gut? Ist das nicht irgendwie so irgendwie wichtig, dass wir so ein Forum haben, wo der Austausch von Ideen frei durchlaufen kann? So? Ich weiß nicht. Ich finde den Untertitel auch gut, vor allem den zweiten Satz. Zur Wahrung zivilisatorischer Errungenschaften braucht es ein politisches Update. Ja, das sagen im Endeffekt die Kritiker der ungebremsten Einwanderung auch. Nur dass die einen wirklichen Schaden halt hinterlässt, im Gegensatz zu den Möglichkeiten, die man im Internet mit der Meinungsäußerung hat. Das sieht halt echt so nach aus, wie hier, wir haben Krieg mit Ozeanien oder Eurasien oder was weiß ich mit wo, und wir müssen hier erstmal Kontrolle ausüben darauf, wer was glauben darf. Also in einem Artikel wird speziell angeklagt, dass das Internet ja die Möglichkeit gibt, Deutungshoheit anderen Menschen in die Hand zu geben. Also im freien Wettbewerb kann sich ein Medienschaffender etablieren und hat dann über einen kleinen Teil im Internet Deutungshoheit. Und die Frau prangert es tatsächlich an, dass neue Medien entstehen. So. Also, dass das Internet genutzt wird, um mehr Angebote zu erschaffen, bei denen sich die Menschen informieren können. Und es schmeckt ihr nicht, dass die alten Institutionen aufgebrochen werden und das Welt- oder Frankfurter Rundschau, dass das nicht der letzte Satz ist in Sachen, wie Meinung etabliert wird, wie Meinung erschaffen wird. Und ich finde es einfach interessant, dass man sich immer fadenscheinige, vordergründige Dinge rauspickt und dann einfach so Sätze raushaut, wie das Internet bietet mehr Freiraum, als die Demokratie verträgt. Das heißt, man muss auf die Algorithmen Zugriff haben und man will das Online-Angebot halt verändern, aktiv durch die Politik heraus. Und ich denke mir einfach nur, ja, generell laufen die Dinge in den Ländern besser, in denen die Politiker einfach weniger machen. Also desto weniger eingegriffen wird, desto besser geht es dem wirtschaftlichen Bereich. Und hier will man einfach bei der CDU freien Wettbewerb einschränken für, Ich würde auch eigentlich es lieber haben, wenn Leute sich im Internet Worte an die Köpfe werfen, anstatt Steine auf der Straße, weißt du? Ja, also. Weil du kannst schon deinen emotionalen Zustand raussprühen auf das Internet und in soziale Medien, und deswegen ist das auch etwas, was durchaus eine therapeutische Wirkung hat auf Leute, weil da Dampf ablassen halt, ja. Das zählt halt dazu, das muss unsere Demokratie aushalten. Was heißt, sie verträgt das nicht? Also, ist das hier gerade jemand, der weiß, was unsere Demokratie alles verträgt? Und, naja, sonst wäre sie ja wohl nicht Staatsministerin für Kultur und Medien, OPEX. Ja, ich meine, ich zweifle halt dran, was sie gut kann, weißt du? Ich meine, sie hat festgestellt, dass es Verschwörungstheorien und Hass im Internet gibt. Wow. Also, weißt du, Also, und Verschwörungstheorien, da muss man echt gegen vorgehen, weil sonst geht die Zivilisation zugrunde. So. Ja, das muss ich dazu nochmal sagen, die Dame ist von der CDU, ne? Wenn es mal ein Ding gibt, wo es keine Verschwörungstheorien und keinen Hass gibt, dann ist das auf jeden Fall in der Bibel. Ja. Ja. Und auch keine Fake News, ja. Das ist alles echt so passiert. Ja. Aber ich glaube auch, dass da die Leute, also ich will jetzt ihr nichts unterstellen, aber vielleicht hat sie auch die Ansicht, dass das Internet ist so nicht das echte Leben, sondern so eine Plattform und das ist weit weg entfernt und deswegen ist das okay, wenn man da hingeht und dort mal so drakonische Regeln aufstellt und Behauptungen macht wie diese hier. Aber eigentlich ist das Internet genauso echtes Leben wie halt offline. Ja, ja, ich denke mal, solche Leute denken halt immer nur, dass es alles in ihrem Interesse ablaufen wird. Also du machst halt die Regeln so, dass es in ihrem Interesse ist und dann ist es ja auch alles okay und dann gibt es ja auch keine Probleme. Also von daher, ja, was soll es denn? Ja, cool. Nur Wahrheiten hat gerade im Chat was Gutes geschrieben. Wenn hier einer eine Meinung verbreitet, dann bin ich das. Ja, genauso liest du das. Ja. Ja. Deine Meinung ist nicht meine Meinung, ja. Keine Meinung. Gib das Wort frei. Nee, Mann. Also wir sollten uns auf jeden Fall nicht von irgendwie religiös motivierten Leuten überhaupt irgendwas erzählen lassen von Moral. So, das wird ziemlich schnell zu so einem sehr dämlichen Gespräch. Naja, ja, vor allen Dingen Religion hat ja so auch nie irgendwie mehr Freiraum geboten, als die Demokratie vertragen hat, ne? Also. Ja. Ja. Deswegen habe ich auch meine Webseite thatsafespace.net. Ja, also geht da alle drauf, habt Spaß. Opex. So. Du hast diesen Monat noch nicht für deine Erwähnung hier bezahlt. Naja, tut mir leid, genau. Nee, ich habe kein Geld. Haha, Jude hat kein Geld, lol. Und nicht wieder Transferrubel. Müssen wir das hinterher noch rausschneiden, würde ich sagen. Transferrubel. Du kannst mich auch in Bezielsäure-Ester bezahlen. Tamara Wernli schreibt: Die unbeliebtesten Komiker Deutschlands. Aktuelle repräsentative Umfrage von Splendid Research. Persönlich finde ich Mario und Helge beide auf ihre. Hat sie gerade Mario Barth und Helge Schneider in einem Satz erwähnt? Ja, ich glaube schon, ja. Mario Barth und Helge Schneider und Jan Böhmermann werden am häufigsten von Kennern als nicht witzig empfunden. Von Kennern, die Helge Schneider witzig finden. Wobei Kenner. Das ist eine unverschämte Unterstellung. Also, das ist alles gelogen. Also, Kenner definiert sich durch: Kennen Sie diesen Komiker? Ja. Also, mit Kenner ist nicht gemeint, sozusagen. Also Humoristen, Professionelle, sondern man meint damit Menschen, die diese Person kennen. Also, Menschen unter 30, die Gerhard Polt kennen, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Doch, der Gerhard war schon, ist ja eher was aus den 80er, 90ern. 50% der Leute finden Mario Barth witzig. Gott, oh Gott, wir sind alle tot. Und was ist bitte Enissa Armani? Was? Das ist so eine Deutsch-Iranerin, die irgendwann mal den Raab beerbt hat, aber nur ganz kurz. Okay. Ich finde, es fehlt Shahak Shapira, aber der war wahrscheinlich nicht messbar. Ja, okay. Statistik, ne? Ach, krass, ey. Dass weniger Leute dem Helge lustig finden als... Ich meine, ich war damals in der ersten Woche in Texas im Kino oder sogar auf der Uraufführung, glaube ich, damals sozusagen. Am ersten Abend und drei Viertel des Kinos waren leer, bevor der Film zu Ende war. Es war ziemlich lustig, das mit anzusehen. Da waren die Leute ihn noch nicht so gewöhnt und hatten irgendwie einen Film erwartet. Oh, wow. Tja, also, der Stelle guten Abend und an sich kann ich das alles so unterschreiben, außer bei der Enissa Armani, die finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Das heißt, du. Aber dazu muss man sagen, das ist. Verzeihung. Bitte. Du findest Helge Schneider nicht lustig? Ja. Also meine persönliche Meinung zählt ja nicht viel. Ich kann schon verstehen, dass er gewisse komödiantische Ansätze fährt und ich finde den auch nicht unlustig, aber verglichen mit dem Jan Böhmermann beispielsweise, der ja auch, ich meine, der ist ja rein objektiv gesehen macht er ja auch Witze, aber ob die Witze halt immer so witzig sind. Ich habe mir zweimal eine Sendung von Böhmermann angeguckt und ich hatte nicht mal mehr so einen leichten Zucker so. Es ist kein Lächeln, nichts. Und ich einfach nur dachte so, Ja, vor allen Dingen so. Also, dass der Böhmermann überhaupt überlebt hat, alleine in der Mediengestaltung beim ZDF, wundert mich. Der hat ja früher mit der Charlotte Roche ein Talkshow-Format gemacht. Das war an sich ganz okay. Allerdings hat er schon selber in der Show immer gestört. Also wenn irgendwas wirklich an der Show scheiße war, war es in der Regel der. Nee, ich glaube, die Roche war eher scheiße, aber auch egal. Ja. Ich glaube, die geben sich nicht viel, die beiden. Nee, also zumindest auf meiner Skala nicht. Ja, aber gut, ich meine, selbst Charlotte Roche ist besser als der. Also, nee will ich auch nicht sagen. Die sind beide gleich scheiße. Und außerdem hier mit jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber auf jeden Fall ja. Außerdem steht auch hinter Böhmermann auch ein Team, wie bei Schmidt, oder? Ach ja, genau, Böhmermann. Ja, das den ganzen Scheiß schreibt, oder? Böhmermann ist vor allen Dingen. Der hat Comedy-Writer und alles, ja. Böhmermann ist vor allen Dingen noch mehr geklaut als alles andere. Also, Böhmermann ist ja nun die komplette Resterampe von sämtlichen amerikanischen Talkshows. Also, da ist ja überhaupt nichts Original dran. Und nicht mal dieser Vorhang, den er am Anfang bei seinem komischen Monolog hat, der ist von Fallon. Dieser komische Sidekick, den er jetzt hat, das war früher auch einer, der bei Schmidt mitgemacht hat, der ist auch so von komplett angelehnt an den Sidekick von Fallon. Es ist alles geklaut bei dieser Sendung, da ist überhaupt nichts Original dran. Nur natürlich das einzig Gute war Dendemann. Weißt du was, Chris, wenn du den so kritisierst, ja, mach doch deine eigene Sendung mit Blackjack und Nutten, ja. Machen wir doch klar. Hey, wenn ZDF bezahlt, warum nicht? Sofort, hier, wenn jemand vom ZDF zuhört, soll man eine Comedy-Sendung machen, also sofort. Wenn, dann Vatikan, aber nicht ZDF. Da würde ich lieber für den Papst arbeiten, wie fürs ZDF. Ja, aber das ZDF zahlt doch so gut, oder? Ja, Vatikan zahlt besser, glaube ich. Ja, aber ich würde mich danach schmutzig fühlen. Ich würde in den Spiegel gucken und mir denken, du fiederst mich an. So. Abel, da gibt es eine ganz einfache Lösung, zu einfach aufhören, in den Spiegel zu schauen. Nein, ja, oder Alter. Einfach ordentliche Sachen, ordentliche Themen thematisieren und so. Ich meine, man muss sich ja nicht dafür schämen, wenn man da nicht wirklich sein Programm verändern muss. Allerdings beim ZDF, ich denke mal, die werden schon genug redaktionellen Einfluss ausüben, dass du schon durchaus recht hast. Eine Sache wollte ich noch sagen, obwohl die Studie vorhin, die gezeigt wurde, ich denke mal, das allgemeine Empfinden widerspiegelt, muss dazu gesagt werden, es war eine Online-Studie unter 1.100 Teilnehmern ungefähr. Mhm. Nur so, ich will das jetzt dadurch nicht debanken, nur der Vollständigkeit ja, halber so sollte. Ja, wichtig ist es ja auch nicht, diese Studie, denke ich mal. So mehr oder weniger ein Aufhänger dafür, dass wir hier mal ein bisschen renten über die Leute. Oh, ja. Apropos Rente. For free speech. Ja, also in Großbritannien gibt es viele Dinge, die schlecht laufen in Sachen Freiheit, aber hier ist jetzt mal eine gute Nachricht, dass halt ein Kontrollgremium geschaffen worden ist, was an den Universitäten das durchsetzen soll, dass Reden, die gehalten werden sollen und Veranstaltungen, dass sie nicht außer Kraft gesetzt werden, weil sich irgendwer auf dem Campus aufregt, dass irgendwer sprechen darf. Und ich finde es nicht schlecht, also dass man da sich drum bemüht, dass halt dieses Campaigning, um irgendwelche Gruppen nicht auftreten zu lassen, dass dem jetzt mal ein Riegel vorgeschoben wird. Also das fand ich eigentlich ziemlich schöne News. Also. Und an der Stelle kann ich nochmal erwähnen, dass im Herbst diesen Jahres eine Doku rauskommen wird, No Safe Spaces. Ja? Und da geht es faktisch auch um die Aufstände an Universitäten, aber ich glaube eher in Amerika. Und wie halt so die Ausmaße davon waren und was man da tun kann, um dagegen vorzugehen. So einfach ein Doku-Film, so einfach, ja, Trailer anschauen. Ist gut. So. Hashi. Ja, die Kommunisten organisieren sich. Also es gibt ja einen Haufen chinesischer Studenten, die im Ausland studieren. Und ein Haufen ist klein gesagt, es sind, glaube ich, 250.000 Studenten in den USA, die aus China kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und generell hat jetzt die Kommunistische Partei angefangen, Kulturzentren weltweit, aber speziell in den USA aufzubauen. Und neben Kulturzentren, die halt ja klassische chinesische Kultur den Leuten näher bringen soll und auch so Foren sein soll, um sich miteinander auszutauschen, gibt es jetzt auch sozusagen Ableger der Kommunistischen Partei. Und die verwenden zum Teil merkwürdige Strategien, um ja, ihre Studenten auszuhören. Man muss, wenn man dann zurückkommt nach China, wird man dann befragt und man wird dann befragt, ob ein Student sich vielleicht negativ gegenüber der Partei ausgedrückt hat. Und man versucht sozusagen den Schülern, wenn sie China verlassen und dann irgendwo in Deutschland oder in den USA studieren, sozusagen mit einen Wink mit dem Zaunpfahl zu geben, dass sozusagen die Kommunistische Partei bis dorthin ihre Wurzeln ausgeschlagen hat und dass man nach seinen Sprösslingen schaut und sie nicht außer Acht lässt. Und das passiert auf sehr breitem Spektrum und es wird eigentlich auch sehr selten in den Medien generell besprochen. Und mit dem ganzen Russland-Gedöns, wo es dauernd heißt, Russland versucht irgendwo Einfluss zu nehmen. Ja, das Schreckgespenst, was wir über Russland im Kopf haben, über die Medien, dieses Schreckgespenst ist halt China tatsächlich. Und Russland hat halt eher so, naja, auch sein Push in bestimmte Richtungen, aber halt wesentlich weniger gut organisiert wie die Kommunisten in China. Ja. Da habt ihr es. Ja gut, ich meine, dass chinesische Auszubildende oder Praktikanten in Unternehmen im Ausland arbeiten und dann Firmengeheimnisse mit nach Hause nehmen, wenn sie wieder ins Heimatland reisen, das ist ja nichts Neues. Und dass sie da jetzt in irgendwelchen anderen Institutionen als U-Boote aktiv sind, wundert mich jetzt nicht. Und da muss man sich halt immer vor Augen führen, die Leute können ins Ausland reisen und das ist ein Privileg. Vor allem im Moment, gerade jetzt wurden in China ja sehr viele neue Sachen eingeführt, was so soziale Medien angeht, dass sie gescannt werden, wer irgendwie wie was kommentiert. Und wenn die politische Linie nicht so ganz vertreten wird, dann dürfen die Leute nicht mehr mit der Bahn fahren, dürfen nicht mehr fliegen und natürlich dürfen die dann auch nicht mehr im Ausland studieren. Deswegen kann man immer davon ausgehen, wenn man halt irgendwelche chinesischen Praktikanten oder Studenten im Ausland hat, dass sie zumindest ein Interesse haben, wenn der chinesische Staat mal fragt, dass sie für den spionieren, dass sie halt ihre Familie in China im Hinterkopf haben und vielleicht alleine deswegen eine sehr gute Incentive haben, nicht nur objektiv zu arbeiten, sondern auch China-Daten zurückzuführen. Du, small price. Ja. Was heißt Incentive? Ja, die haben einen... Nein, Motivation. Ja, einen Anreiz. Entschuldigung. Ich wollte mal die deutsche Sprache reinhalten. Nein. Ja, du bist so ein Hetzer von rechts und die dürfen keine Chance haben. Ja, aber die haben einen Anreiz. Hallo? Ja. Sie wollen Kolleginnen gegeneinander ausspielen. Sie handeln gegen die Interessen der Arbeitnehmerinnen und ihrer Gewerkschaften. Heraus zum 1. Mai. Gemeinsam für gute Arbeit, Gerechtigkeit und Solidarität, sagt Leni Breimeier. Ja. Ja, 1. Mai war ja auch. Ich habe es mir mal wieder gegeben, bei mir in Hannover, das Gewerkschaftsfest. Das war mal wieder ein bunter Haufen mit DKP und allem dabei. MLPD, DKP. Also einfach. Rote Hilfe. Und die CDU war auch dabei. Einfach das Zitat von ihr: Die Hetzer von rechts dürfen keine Chance haben. Ersetzt einfach die Hetzer von rechts mit die Hetzer von links. Und dann habt ihr ganz viele Leute, die da sich drüber aufregen und meinen, hier, was soll das? Warte, Chris. Rote Hilfe und CDU war auch mit dabei. Ja. CDU, echt? Genau. Von der CDU habe ich auch einen Flyer eingesteckt und zwar geht es da um Gleichstellungspolitik. Der Flyer ist komplett in Rot, was ja eigentlich auch nicht so CDU-Farbe ist. Die sind ja eigentlich eher orange oder, ja gut, der Schriftzug ist rot, aber so die ganzen Sachen werden ja eher blau oder orange gemacht. Und ja, und da ist natürlich auch der Gender Pay Gap ganz großes Thema in diesem Flyer von der CDU. Also es könnte auch ein Flyer von der SPD sein, würde man keinen Unterschied merken eigentlich. Ich Also finde es wohlgemerkt, es ist von der hervorragend. Arbeitnehmerorganisation der CDU gewesen. Oh, meine Fresse. Aber Ich fand halte ich es nicht schon aus. ziemlich faszinierend Aber auf jeden Fall. geht sie hier eigentlich bei ihrer Aussage davon aus, dass Hetzer immer nur männlich sind? Sagt sie damit, dass Frauen nicht hetzen können? Ich dachte, Frauen können alles, das, was Männer auch können. Ja, stimmt, da ist gar kein Stern drin. Das heißt gar nicht Hetzer, Stern innen. Ja, aber das machen die doch re regelmäßig. Wenn es negativ ist, dann nimmt man eine männliche Form und wenn es irgendwas Positives ist, nimmt man eine weibliche Form. Weil Gründe. So. Ist doch irgendwie Kindergarten. So. Ja, finde ich auch ein bisschen komisch. Es geht ja hier wahrscheinlich um die Einflussnahme von angeblichen Rechten in Gewerkschaften auch zum Tag der Arbeit. Und ich verstehe halt nicht, es hat immer konservative Arbeitnehmerverbände gegeben. Auch. Also, ich verstehe es nicht ganz. Oder konservative Flügel in den Gewerkschaften, warum die auf einmal nicht mehr mitbestimmen dürfen sollen. Also das, was dir fehlt an Informationen, ist eigentlich der Spruch, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Also, ja, ne? Jetzt Jetzt macht alles macht Sinn. es Sinn. Ja. Heuchelei und Angriffskrieg. Oh, dieser Themenblock wird Ihnen präsentiert von der Netzkonferenz Republika 18. Ja, Jetzt geht's los. es geht hier darum, dass ja die Bundeswehr nicht reingelassen worden ist, weil die Leute getriggert worden sind von Uniformen, weil das ist schlecht. Dann Bundeswehr stand dann vor der Republika mit zu bunt gehört auch grün, einem Plakat. Und hier in dem Artikel lässt man sich darüber aus, dass ja man zwar vom Bundesbildungsministerium 165.000 Euro annimmt als Förderung einer privaten Veranstaltung, dass man generell drei Bundesländer, zahlreiche öffentlich-rechtliche Sender und auch die EU mit im Boot der Partner hat und Sponsoren und dass man einen Teil des Staates sozusagen, Bundesbildungsministerium, nimmt man das Geld an, aber Bund will man natürlich nicht mit im Boot haben und es ist halt schon ziemlich heuchlerisch. Also so, es gibt ja nicht nur den guten und den schlechten Staat, sondern das ist halt Eingebilde. Also so, das Bund gehört genauso dazu. Und das ist halt irgendwo ja einfach scheinheilig, das Geld anzunehmen und dann zu sagen, ja, aber den und den Teil, das wollen wir hier nicht haben. Also ja. Und ein Haufen Steuergeld geht für diese Veranstaltung drauf. Ja, da habt ihr es. Ja, das verstehe ich eigentlich am wenigsten. Also, dass sie sich schon vom Staat pampern lassen, aber sich trotzdem das Recht rausnehmen, gewisse Organe des Staates dann nicht haben zu wollen. Ist so ein bisschen scheinheilig auch, ne? Ja, ist halt einfach naiv, dämlich, realitätsfern. So, dann hab doch Und bitte Ehre und nimm gar kein Geld vom Staat an, aber sitzt nicht. realitätsfern ja auch in dem Zusammenhang, dass wir ja nicht davon ausgehen können, nur weil wir so coole Konferenzen wie die Republika hosten in Deutschland, dass uns deswegen niemand mit halt praktisch irgendwelche Sachen angreift aus dem Netz. Ja? Also wir brauchen Also ja eine unsere. kompetente Abwehr gegen Cyberwar oder wie auch immer man das nennen will. Und da ist doch gut, wenn sich an der Stelle Potenziale vernetzen, sage ich mal, die Informatikerszene und die Bundeswehr. Das ist doch in beider Interesse, das Internet für deutsche Firmen auch in einer gewissen Art und Weise durch eine militärische Abschirmung sicher zu halten. Aber Ja, verstehst was? nicht. Der Westen ist doch schuld und wir sind der Westen. Also sind wir ja nur selber schuld. Also können wir ja gar nicht von außerhalb Aber irgendwie. die Russen, du weißt doch. Ja, Leute, aber Leute, die Russen Leute. können ja nur trollen, um die AfD gewinnen zu lassen. Aber die würden ja niemals irgendwie. Keine Ahnung. Ja, also, und also die Bundeswehr hat halt gesagt, dass sie letztes Jahr nicht auf die Republika durften, weil angeblich ihre Anmeldung zu spät erfolgt ist. Und dieses Jahr haben sie sich dann extra Mühe gegeben, das so früh wie möglich zu machen. Und dieses Jahr hieß es dann von wegen, ach, ihr seid in Uniform. Nee, ja, dann nicht. Und dann haben sie sich halt vor der Tür aufgebaut. Ja, also generell fährt die Bundeswehr ja ein sehr großes Programm auf Social Media. Die haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Die Rekruten oder irgendwie sowas. Ich will das jetzt gar nicht schillen, aber dafür wird ja auch sehr viel Fördergeld investiert. Und ich fand die ganze Kontroverse gerade bei der Republika sehr seltsam, weil bei der Republika kann ja eigentlich jeder reden, der genug Geld zahlt, und dass die Bundeswehr jetzt so ausgesondert wird, fand ich halt ein bisschen seltsam. Chelsea Manning hat ja wohl eine Rede gehalten auf der Republika, und die Geschichte von Chelsea Manning oder Bradley Manning, wie er oder sie vorher hieß, sollte man mal googeln, ist gar nicht uninteressant, aber das war ja wohl auch unter anderem von Markus Beckedahl das Hauptargument, dass halt Chelsea Manning gesagt hat, ja, hier, die Uniform, gerade, dass sie eine Uniform anhaben, triggert den. Oh Gott, und echt? Ernsthaft, der Typ war auch selber im Militär. Ja, genau. Also ich meine, ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Ja, naja, aber eigentlich könnte man sagen, es ist seine eigene schlechte Entscheidung von früher, die ihn triggert. Und damit nicht obliegt es nicht der Republika, irgendwie dafür zu sorgen, dass da keine Uniformen sind. Ja, also es wirkt für mich auf jeden Fall wie ein sehr großer Vorwand. Und Bradley oder Chelsea Manning da halt vorzuschicken, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, ob der sich selber schon zu der Kontroverse geäußert hat, aber... Das weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall die Rede habe ich nur am Anfang gehört, danach konnte ich es nicht mehr ertragen, habe sie da ausgemacht, weil es auch schon wieder so ein hohler Scheiß war. Aber er wurde auf jeden Fall in sämtlichen, oder sie wurde auf jeden Fall in sämtlichen Medien, Süddeutsche und so weiter, Tagesschau, schön zitiert mit so Sprüchen wie... Irgendwas mit, oh mein Gott, die Meinungsfreiheit im Internet, oh mein Gott, wir müssen unbedingt was tun, weil das ihr ist müsst, ja so schlimm. Ihr müsst Persons of Color und queeren Leuten zuhören, das ist total wichtig. Ja. Also nur nochmal, um es einmal erwähnt zu haben, Chelsea Manning hat ja im Endeffekt in seiner Aufgabe in der US-Armee ein Video, was eine Aufnahme von einer Drohne zeigt, wie sie halt Zivilisten unter anderem Presseleute, ja, erschießt, veröffentlicht, und daraufhin wurde er halt verurteilt und war mehrere Jahre im Gefängnis. Aber und, war er nicht der mit dem Irak, mit diesen Irak-Papieren da, mit diesem Leak, wo die ganzen, also die ganzen Operationen aus dem Irak alle drin standen? Also ob der jetzt verantwortlich war für die ganzen Sachen, kann ich nicht sagen. Weiß ich einfach gerade spontan nicht. Ja, auf jeden Fall ging es um dieses eine Video von der Drohne, wo die Presseleute umgebracht wurden. Ja, das war aber, glaube ich, nicht er mit dem Video, sondern er war, glaube ich, das mit dem... Das war genau der Punkt, weswegen er auch verurteilt wurde. Ich kann mich irren. Ich habe es nicht nachgeschlagen, aber ich glaube, das war's. Ja, und ich glaube, es war dieses Irak-Ding, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber auf jeden Fall halt, da war, das war so ein Dampf von den ganzen... Also der Irak-Leak ist eindeutig von Chelsea Manning, und es gibt aber auch Hinweise darauf, dass es Videos gibt, unter anderem betreffend den Angriff in Garani, wenn du das meinst, im Westen Afghanistans, möglicherweise weitergegeben von Chelsea Manning. Also, ja... Ist alles ja nicht 100% gesichert einfach, was da jetzt genau von wem weitergegeben wurde. Also unter anderem war dieses Video ein Teil von den Sachen, die weitergegeben wurden. Also ob das jetzt das Einzige war, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, aber ich will da gar nichts negieren. Mhm. Wenn man ein Video leakt, dann kann man bestimmt auch mehrere Videos oder andere Daten weitergeben. Und das ist ja genau der Punkt. Als Militärangehöriger wurde halt Chelsea Manning zu dem Zeitpunkt besonders hart angefasst, weil halt ein Whistleblower war. Und ich finde, das ist auch wirklich ein sehr wichtiges Thema, weil in Deutschland heißt es ja, wir haben eine Volksarmee und halt einen Staatsbürger in Uniform, weil wir gerade beim Bundeswehrthema auch waren. Und es gilt ja in Deutschland auch noch der Grundsatz, dass jeder Soldat seinem eigenen Gewissen verpflichtet ist. Und wenn ein Bundeswehrsoldat beispielsweise was sehen sollen würde, wie Chelsea Manning zu dem Zeitpunkt, und das veröffentlichen würde, wäre es natürlich in Deutschland ein viel größerer Skandal, wenn er deswegen verurteilt werden würde. Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Ja, aber Chelsea Manning hat ja jetzt, ja, also die Themen, die ich jetzt angesprochen habe mit Whistleblower-Recht und Whistleblower-Schutz, das sind sehr wichtige Themen, aber das sind ja leider anscheinend nicht mehr die Hauptthemen, mit der Chelsea Manning so hausieren geht. Und das ist ja auch meine Kritik an dem Punkt. Aber das war die hat ihre Geschlechtsoperation gemacht und das ist ja auch schön und gut. Aber dass sie jetzt halt mehr oder weniger auf dem Gender-Ticket surft, anstatt dass sie halt wirklich auf diese auf dem Whistleblower-Ticket surft, finde ich schade. Weil das eine Thema finde ich persönlich wichtiger als das andere. Naja, wenn man es ganz krass sagen will, bei dem einen Thema lebst du länger als bei dem anderen. Ich glaube nicht, dass die Amis Interesse daran haben, dass jemand immer wieder mal so ein bisschen was erzählt. Ja, aber generell ist ja auch bei der Republika das der Fall, dass die soziale Gerechtigkeitsthemen alles irgendwie verdrängt haben, was mit Sicherheit Whistleblower-Kram zu tun hat. Also für dich sind ja auch WikiLeaks haram. Also. Ja gut, aber das ist ja, das habe ich ja auch, auch wenn ich nicht so viel getwittert habe wie bei den letzten Republikas, weil ich einfach privat viel zu tun habe, habe ich ja auch wieder in den paar Tweets vor allem mich beklagt über diese Allgemeinplätzchen, ne? Wie du sie so gerne nennst, Abel. Mhm. Das sind diese Kalendersprüche, die die Leute da aufsagen. Dieses, ja, wir müssen uns mehr Geschichten von Einwanderern anhören. Ja, warum? Und mit welcher Qualitätsmessung oder wie viele muss ich mir anhören, damit ich was gelernt habe? Oder warum wird sowas so multipliziert, so ein hier Paulo Coelho-Scheiß. Ja? Also zu mehr Geschichten von Einwanderern anhören. Ich habe letztens eine Iranerin kennengelernt und die hat man darauf angesprochen, dass ja Mohammed eine sehr junge Frau hatte, die, wie alt war sie? 9, als er sie geehelicht hat, 6, als er verheiratet war. Und dann meinte die zu mir, ja, aber das sind nur Lügen der Juden, das hat so nie stattgefunden. Und dann dachte ich mir so, ja gut, das steht aber im Koran, du sagst mir jetzt, das ist eine Erfindung der Juden, das steht aber in deinem Koran drin. So. Das ist jetzt meine Geschichte, wo ich einem Einwanderer zugehört habe. Weißt du, so, ich weiß nicht, ob da so viel Gutes bei rumkommt, wenn man denn genauer zuhört. So, also ich, keine Ahnung. So, das war jetzt ja, die erste. Das meine ich ja mit Qualität. Ja? Klar, wenn ich gerne irgendwie Abdel Samad oder so, ja, dem höre ich gerne zu. Auch gerade wegen seiner Erfahrungen als Einwanderer. Aber der hat halt eine gewisse Qualität in den Geschichten, die er erzählt. Wenn mir jemand halt irgendwas aus dem Buch erzählt oder was halt nicht oder doch oder vielleicht in dem Buch steht und wer es da reingeschrieben hat, das interessiert mich halt nicht und das bringt mich auch nicht weiter. Das ist das Problem. Und das bringt auch die Gesellschaft in der Form nicht weiter. Wenn Leute sich auf ein, was weiß ich, wie viele Jahre altes Buch, 1300 Jahre altes Buch beziehen. Ich fand es halt auch krass, einfach nur so, ja, das ist ja Lüge der Juden. So, was? Meine Fresse, Alter, weißt du? Aber ja, ist jetzt hier in Deutschland. Also Marokkanerin. Ja, ja und ein letzter Satz noch zum Republika und Bundeswehr. Ja, zur Republika-Bundeswehr-Thematik. Die Bundeswehr hat halt auf ihrer Uniform bestanden und die haben halt auch das damit gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, wir sind Staatsbürger in Uniform und das gehört einfach zu unserer Identität dazu. Ja, und das Wort Identität ist natürlich mittlerweile auch politisch umstritten. Und ich behaupte jetzt einfach mal, man hätte das auch alles gütlich lösen können. Ja, die Bundeswehr hat sich ja im Endeffekt auch nur vor der Republika so hingestellt, weil sie sich halt durch diese Uniformablehnung ja getriggert gefühlt hat. Und ich finde das Ganze ein bisschen seltsam, weil die Republika ja eigentlich auch in der Vergangenheit schon mal in der Kritik stand, dass da gewisse Militärangehörige auf dem Gelände, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Rekrutierungsveranstaltungen gemacht haben. Vielleicht dachten die sich Deswegen dieses Jahr sind wir mal besonders hart, um diesen Gerüchten vorzubeugen. Aber in der Vergangenheit hatten sie auch nicht so ein großes Problem damit. Ja, die hatten doch auch kein Problem damit, zum Beispiel letztes Jahr Mercedes als einen Hauptsponsor bei sich zu haben. Und ich meine, was glauben die, was Mercedes nicht produziert? Also glauben die da gibt es keine Verstrickungen in den Rüstungssektor oder was? Sind die doof? Ich meine, ist doch genauso schlimm, wenn ich jetzt mit der linken Brille drauf gucke, dass ich einem teilweise in Rüstung engagierten Konzern irgendwie eine Plattform gebe. Oder ist das ist dann egal, oder? Weil die auch schöne Autos bauen? Oder weil die nur die Autos da zeigen? Und die Bundeswehr wollte ja auch zeigen, dass sie Soldaten sind. Ich habe keine Ahnung. Soll einer verstehen, den Blödsinn. Aber das sind halt die sozialen Gerechtigkeitskriege. Die sind so verwoben mit der Industrie. Und Geld nehmen sie ja alles an. Hauptsache, man kann andere rassistisch beschimpfen. Also Leuten Rassismus vorwerfen. Also ja, Sascha Lobo. Genau, Sascha Lobo. Der hat irgendwie ein Bild gezeigt bei seiner schon praktisch schon institutionalisierten Rede auf der Republika. Da stand irgendwie, Predigt, ich will irgendwie in einem Land leben, in dem ich mit einer muslimischen schwarzen Female irgendwie auf der Straße rumlaufen kann. Ihr jüdisch arbeitslosen lesbischen Female mit einer, weiß ich nicht was. Und ein paar Leute haben verstanden, was er meint. Ein paar Leute haben sich an der Semantik aufgeregt, weil Schimmel ja natürlich ein bitterböser Begriff ist, den nur völlig degenerierte weiße alte Männer benutzen. Warte, ich hab's original, Zitat. Ich kämpfe für eine Gesellschaft, in der eine jüdische, arbeitslose, lesbische Schimmel im Bikini betrunken knutschen an einem Ort mit einer stillenden, schwarzen, behinderten Ex-Muslima mit Kopftuch auf der Straße tanzen kann, ohne Angst um ihre Existenz haben zu müssen. Und mit WLAN. Sascha Lobo. Ex muss lieber mit Kopftuch, ja. Genau. Warum hat er zweimal behindert gesagt? Hatte ich vorhin Kalendersprüche und Großmuttersprüche erwähnt und Allgemeinplätzchen. Das ist wieder einer. Wieder einer von diesen Strohmännern. Den Kalender würde ich mir aber nicht kaufen. Nee. Den Kalender mit den Ex-Muslimen mit Kopftuch würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Ja, aber das ist doch auch wieder so es ist eigentlich der Prototyp des Begriffs Strohmann, den er da aufbaut. Ja, aber ich möchte diesen gewaltigen Strohmann aufstellen dürfen, ohne dass ihn einer anzündet. Ja. Oh, blah. Und er muss sich für den Begriff entschuldigen. Er versucht ja eigentlich ein progressives Statement zu machen und ja, schafft es ja nicht. Nie progressiv genug. Der arme Sascha, also wirklich, ich will den gar nicht irgendwie verteidigen, weil ich kann bei dem auch nur noch mit den Augen rollen, aber früher hat der wenigstens. Der hat früher mal eine Rolle gehabt, wo der zumindest so ein paar Normies auf die ganze Netzkultur hingewiesen hat. Aber der hat halt irgendwann auch die Hände hochgerissen und gesagt, fuck it, ich verdiene jetzt einfach nur noch Geld. Und seitdem kann man ihn halt auch nicht mehr. Keine Ahnung. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er noch nie besser gewesen ist und auch nicht wieder besser wird. Also, aber egal. Ja, also ja, ich meine, ich sage ja in Ansätzen, in Anfängen, um die Grundlagen der Netzkultur den Leuten irgendwann mal beizubringen, hatte der mal seinen Platz, aber mittlerweile ist er halt der Experte mit den roten Haaren. Ne? Und ja. Naja, hier sehen wir ein sehr schönes Bällebad. Ja. Die haben echt ihren Spaß. Das ja. Fucking Infantilisierung, echt. Das ist Netzkultur. Da sage ich auch noch wieder, was diesen ganzen progressiven Strömungen da angeht und so. Also es gab ja vor. Ich glaube, das war 2013, gab es diese DashCon, das war diese Tumblr-Konferenz. Und Tumblr war ja auch so das Social-Media-Ding, wo dieser ganze SJW-Kram eigentlich so richtig angefangen hat. Also wo halt echt diese Leute mit ihrem Universitätskrempel da irgendwie um sich geworfen haben und das irgendwie so richtig Mainstream geworden ist, irgendwie über Fettshaming und diesen ganzen Kram da irgendwie zu reden. Und da hat ja auch damals der Internet-Aristocrat diese ganzen Videos drüber gemacht, wo er sich immer so einen Tumblr-Blog irgendwie vorgenommen hat und diese ganzen Begriffe dann halt auch so richtig nochmal zu mehr Bekanntheit verholfen. Und bei dieser Dashcon-Konferenz jedenfalls, da sind halt nur so ein paar Leute hingekommen und dann wollten sie richtig viel Geld von denen irgendwie haben, weil das alles nicht bezahlt war und so. Und da gab es halt auch so ein Brawl-Pit, also auch so ein Bällebad. Und seitdem ist das so, das Bällebad eigentlich so, ja, für diese ganzen Kinder da so zum Sinnbild geworden. Und bei uns in Deutschland habe ich Bällebäder auf jeden Fall schon erlebt bei Parteitagen der Piratenpartei. Und damals, und bei der Republika gibt es sowas jedenfalls auch, ja. Ich kenne die auch von Ikea früher, als ich klein war. Aber nicht von Konferenzen bisher, glücklicherweise. Faszinierend. Einfach nur faszinierend. So, dann steigen wir mal ein bisschen ein in die Materie. Also wir werden auf jeden Fall, kann ich euch schon mal versprechen, boah, es gibt noch ein paar Sonderstreams von uns. Ich habe heute nur mal so zwei kleine Ausschnitte von Talks, die wir uns nicht komplett angucken müssen, hier rausgesucht. Das erste ist hier von der Frau Dornheim, auch ehemals Piratenpartei, die hier zum Thema braucht das Silicon Valley eine Frauenquote, sich sehr stark halt eben mal wieder über das, was sie für ihr Kompetenzthema hält, irgendwas mit Frauenanteil in der Tech-Industrie und so. Und ja, die sagt uns jetzt, was die Ursachen für den geringen Frauenanteil sind, die Expertin. Oder ihr könnt ja mal eine Prognose abgeben. Was meint ihr, sind die Ursachen für den geringen Frauenanteil? Ich habe schon einen Teil daraus gehört, aber es hat was mit rosa und hellblau zu tun, nehme ich an. Hat sonst noch jemand eine Idee? Na gut, ich fahr mal ab. Woran liegt es? Wie gesagt, das war jetzt schon ein bisschen die Überleitung, weil Stereotype sind natürlich eine der Hauptursachen. Ich wurde im Vorfeld zu diesem Talk gefragt, was ist denn das eine Problem, das wir lösen müssen? Und dann musste ich leider ein bisschen zynisch lachen, weil es wäre so schön, wenn es eine Sache gibt, wo man sagen könnte, da müsst ihr ran, dann läuft es. Die Ursachen sind super vielfältig und sie fangen wahnsinnig früh an. Deswegen habe ich hier dieses schöne Bild von Duschgel für Mädchen und für Jungs. Da habt ihr es. Das ist das Problem. Stereotype, Unterricht und Ausbildung, Selbstbild und Risikoverhalten, Netzwerke, Vorurteile, Care-Arbeit. Alles. Ganze Gesellschaft muss sich ändern, damit endlich mehr Frauen in Tech sind. Los, los, los. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Alles umwälzen. Aber da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ich bade meine Töchter alle nur mit dem Mutig-Shampoo und das verzaubert kriegen sie halt nicht. Und dann klappt es doch, oder? Ja, wahrscheinlich. Reingepackt. Das ist totaler, es ist einfach, es macht mich so wahnsinnig wütend, weil alles, was wir später an Maßnahmen ergreifen können, ist eben, ja, kann das wenn nicht mehr das ausmerzen, was wir schon so. Das ist übel, ne? Das ist richtig übel. Wenn dich das schon wahnsinnig wütend macht, dann hast du irgendwie was falsch gemacht. Ja, und dann vor allen Dingen so. Verdrahtet. Sorry. Was für ein Ding, ne? Du stellst dich da hin und sagst so, Leute, ihr müsst einfach einsehen, es fängt schon so früh an, alle werden sie direkt auf den falschen Weg geleitet, so. Man erzählt ihnen, die Erde sei eine Kugel, versteht ihr, eine Kugel. Die gönnt den Kindern einfach nicht in Spaß, die sagt einfach hier, get off my lawn, ihr habt nicht die gleichen Ansichten wie ich. Ach Gott. Laura Sophie Dorn. Das ist ja Erziehung halt eben. Sie meint ja, dass es irgendwie das Böse gibt, was da irgendwie rumsitzt und die ganzen Leute halt so erziehen will, dass sie dann hinterher nicht in die Tech-Branche gehen. Genau, wir erziehen die Männer, dass sie nur mit Cars die Wäsche waschen. Oder was? Ja, wahrscheinlich. Mit Motoröl. Und es geht bei den Allerkleinsten los. Und heutzutage ist es viel schwieriger als noch vor irgendwie 10, 20 Jahren, neutrales Kinderspielzeug zu kriegen. Wie gesagt, es gibt nicht mal mehr Duschgel für Kinder. Und dann ist es eben nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass es irgendwie andere Farbe hat, sondern was ja hier auch schon sofort suggeriert wird, für Mädchen ist irgendwie das halt irgendwie schön und nett und irgendwie gemocht werden und eben ein anderer Mensch und er lächelt und Jungs ist... Die unten in der Ecke steht ganz klein Agenda. Auto, Technik, cool, rausgehen, irgendwas entdecken, irgendwo hinfahren. Und diese Rollenmuster, die wir da bewusst und unbewusst in diese kleinen Kinderhirn reinkriegen, die sind später nur ganz, ganz schwierig wieder rauszukriegen. Und das eben, das geht ganz früh los. Es gibt ganz spannende Experimente, wo man eben Kinder geschlechtsneutral kleidet und dann irgendwie ja, Menschen sagt, hier, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen. Die reagieren fundamental anders. Die gehen mit einem anderen Spielzeug. Experimente, wo man Kinder geschlechtsneutral kleidet. Wow. So. Also ich finde das pervers. Es gibt spannende Experimente, wo man Kindern irgendwelche Sachen anzieht. Super. Und es war wohl Duschgel, nicht Waschmittel. Habe ich mich verguckt. Aber trotzdem. Dieses Dusch, das ist doch bestimmt irgendeine Aktion gewesen, wo die Käufer da irgendwie Bilder hinschicken konnten oder irgendwie abstimmen konnten, was für ein Motiv da auf der Flasche drauf sein musste. Ja, also warum analysiere ich das hier? Ja, weiß Frau ich nicht. Laura, die werden wahrscheinlich irgendwelche kleinen Kinder gefragt haben, was findest du gut? Und dann sagen die Mädchen halt eher hier diese von Frozen oder was das da ist. Die anderen sagen den von dem Cars-Film. Genau. Deswegen meine ich die. Oder du machst halt einfach einen Deal mit Disney und die sagen, hey, du kannst die Figuren haben und die kommen gut bei Jungs an, guck mal hier in unsere Daten, bla. Und dann kaufen die einfach, Punkt. Ja, und die nimmt einfach die low-hanging fruit hier und stützt ihre Theorie da drauf. Oh Gott. Ja, so ist sie halt. Aber das ist halt wirklich das, was die Leute denken. So, es ist alles hier dieses von wegen alles anerzogen, so. Und es könnte auch alles komplett anders sein, wenn wir die Leute halt anders erziehen würden. Und die so erzogen wurden, die müssen das alles verlernen, damit sie glücklich werden und so. Ja, wir kommen alle als weißes, unbeschriebenes Blatt Papier zur Welt. Also Biologie gibt es nicht, Hormone gibt es nicht. Also ich habe da so eine Vision von so einer Organisation, in die alle Jugendlichen vielleicht rein müssen, wo sie halt das vermittelt bekommen, welchen Prinzipien sie zu folgen haben. Man könnte das irgendwie Feminismusjugend nennen oder so. Bund deutscher Feministinnen. Ja, das hört sich auch gut an. Junior Anti-Sex League. Mhm. Ja. Die machen andere Aussagen darüber, was dieses Baby kann oder nicht, obwohl dieses Baby ja quasi noch mehr oder weniger geschlechtslos ist. Ja, und dann gibt es auch noch diese Studien, hier aus dieser norwegischen Dokumentation zum Beispiel, wo sie da den einen besucht haben, der festgestellt hat, dass die Kinder schon ab dem frühesten Alter, wo sie noch nicht mal richtig gehen können, schon mehr interessiert sind an unterschiedlichen Objekten nach Geschlechtern. Ja, also es geht sogar so weit, dass du kannst einen Tag alte Babys nehmen und die Mädchen, die sind eher an Menschen interessiert und die Jungs sind eher an Objekten interessiert. Und der Witz ist, zu dem Zeitpunkt haben die Babys Synästhesie, das heißt, sie können Farben hören und Geräusche schmecken und so Kram. Und selbst in diesem Zustand sind Männer eher an Objekten interessiert und Frauen, also Mädchen, eher an Menschen. So. Ja, können wir das nicht in dem Alter schon aus den Köpfen rauskriegen? Ja. Vielleicht mit so einem Kratzer. Ja, weißt du, also es ist halt krass, wie heftig diese Menschen biologische, grundsätzliche Dinge ignorieren, die jetzt auch nicht irgendwie 10 oder 20 Jahre alt sind, sondern halt zum Teil 40, 50 Jahre altes Grundwissen in der Biologie, worüber auch nicht mehr diskutiert wird, weil es so oft nachgewiesen worden ist. Es ist faszinierend. Also im dystopischen Roman Brave New World geht es ja darum, dass man Kinder schon ab ganz jungem Alter dazu konditioniert, nicht neugierig zu sein, indem man ihnen Elektroschocks gibt, wenn sie zu Büchern krabbeln. So, das wäre doch mal was, oder? Da kann man doch wirklich mal reingehen und sagen, hier, wir schalten jetzt einfach die Biologie komplett aus, weil die gibt es ja nicht in dem Alter, also schalten wir sie einfach aus, weil da gibt es ja nichts zum Ausschalten, weil da nichts gibt, ja. So, deswegen schalten wir es aus. So, es ist wirklich einfach Doppeldenk bei ihr schon im Kopf und ich verstehe das nicht und ich glaube, sie kann nur über die Erfahrung von Babys reden, wenn sie selbst einer ist. Ja, ja so. Ihr hatte auch gerade schon jemand im Chat gefragt, heult die etwa? Und es kommt mir auch so ein bisschen so vor, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall total betroffen. Also das ganze Leiden der Menschheit. Und da müsst ihr euch auch vor Augen führen, bei dieser komischen Konferenz, da rennen ja alle möglichen Journalisten hin. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass sogar hier Leute, die bei mir in Hannover für die Lokalpresse schreiben, irgendwie auf ihrem Twitter-Account, dann plötzlich dieses RP-Logo haben und alle hinpilgern. Und ja, die hören sich halt diesen Quatsch an. Und dann hast du dann hinterher dann auch deine Orthodoxie dann irgendwie in den Medien, dass sie meinen, dass dieses ganze Blabla von wegen, welche Farbe hat irgendwas, oder diese ganze Sozialisationstheorie halt eben, die da drüber steht, als ob das alles Hand und Fuß hätte, weil die hören das da halt 50 Mal von 50 verschiedenen Leuten und dann wird das halt nicht hinterfragt, weil eine andere Meinung kriegst du da nicht geboten auf diesem dieser. Genau dafür ist der Laden doch da. Genau dafür gibt es die Republika doch, damit sich alle großartig selbst bestätigen und noch ein paar Wischiwaschi-Thesen in ihr Portfolio aufnehmen können. Diese ich meine, was ist denn mit Biologie? Also, wenn wir vom Menschen weggehen, ist es nicht eine schreckliche Unterdrückung, dass sich ein Entenküken, das halt ein Weibchen ist und es hätte wieder lieber so ein Bundesfederkleid wie die männlichen Kollegen, da muss man doch mal was machen, dass man dann irgendwie genetisch, vielleicht kann man der Ente andere Federn aufoperieren oder so. Überleg mal, vor 100.000 Jahren standen die da und haben gesagt, ja, guck mal, die Natur unterdrückt uns, wir müssen unser Essen selber fangen. Genauso ist es auch mit der Ente. Weißt du, so, die Natur unterdrückt mich, ich habe gar kein buntes Federkleid. So. Aber das Schlimme ist, wenn die jetzt nur ihre kruden Thesen an irgendwelche Spinner verteilen würden, dann könntest du ja sagen, okay, Bleifarbe in der Kindheit führt vielleicht zu Schäden am Gehirn, deswegen gucken sich Leute sowas an. Aber nein, Journalisten, NGO-Leute, die pilgern dorthin. Das finde ich das grausam Schlimme daran, dass die Menschen, die bei uns Medienschaffenden sind, dass sie dorthin gehen und das als toll empfinden, auf der Republika zu sein. Wo ich mir einfach nur denke, also die These vom Verfall des Westens, da gibt es Gründe dafür und Gründe dagegen, aber wenn ich mir die Republika angucke und auch was für Kaliber an Mensch dorthin geht, aus den Medien, dann denke ich mir einfach nur, wenn ich den Narrativ spinnen wollen würde, dass der Westen am zugrunde gehen ist, dann wäre das also Beweisstück Nummer eins, so. Weil es ist einfach nur grausam. Du hast, der Wirtschaft kommt zusammen, Politik kommt zusammen, der Bund sponsert das, du hast Regierungsgeld, das rein gedonnert wird, du hast Journalisten am Rumspringen und dann bringst du Thesen, die seit 30, 40 Jahren schon in Kräfte sind. So, ich komme einfach nicht fit, wenn ich mir die angucke. Es ist eine absolute Geldmacherei und ursprünglich hatte die Republika mal einen Sinn, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, irgendwann hat sich das halt alles etwas geändert. Ich will einfach nur mal ganz kurz eine Sache sagen. Wenn man als Journalist dahin geht, dann kann man ja mal davon ausgehen, dass man einen Business-Tarif für die Tickets bezahlt. Der Business-Tarif für die Republika hat angefangen bei 495 Euro für ein Ticket und der Normalpreis war 710 Euro. Für ein Ticket. Finde ich gut. Ja, genau. Eat the rich, Alter. Ich kann das echt nicht abhaben. Es ist so, du kannst alles machen, was du willst. Du bist ein Journalist, du bist professionell dazu, in der Lage, Wissen kritisch zu hinterfragen und zu strukturieren. Weißt du, warum bezahlst du 500 Euro, um bei so einem Stuss mitzuhören? Ist es dir wirklich wert? Weißt du, so was soll das? Korruption und Netzwerken. Das ist es das, ist was das Business-Ticket, machen. Das heißt, das wird halt über die Firma gezahlt oder über den Verein. Ja, das weiß ich schon, ja, aber so, wieso? Warum? Da kann eine Person hingehen, die dann einfach sagt, guck mal, hier ist das Video. Vor allem braucht man da niemanden hinschicken. Die machen ja eh alle diese Videos. Das heißt, du kannst zu Hause bleiben. Du kannst zu Hause bleiben, einfach diese Talks dann anschauen auf YouTube und dann dein Bericht. Von Networking hast du schon mal gehört. Ja, habe ich schon, ja. Genau, das ist der Punkt. Man zahlt halt das Ticket für den Eintritt in diese Gesellschaft, wo man ein sehr gutes Networking machen kann. Und das ist, wenn man halt businessmäßig unterwegs ist, ist das ein sehr guter Vorteil. Und auch, wenn man halt in Kontakt kommen will mit diesen ganzen Leuten, die Regierungsgelder abgreifen. Ja, weil die brauchen für ihre Projekte auch Kooperationspartner. Ja, aber das ist nichts weiter als Elfenbeinturm. So, was soll das? Ja, aber wenn man mal in die Mainstream-Medien kriegt, hat der Elfenbeinturm wieder gut abgeräumt, was Coverage angeht. Also ordentlich Filmbeiträge bei ARD und ZDF und auch immer schön auf der ersten Seite bei den Nachrichten gefeatured. Chelsea Manning und so, Chris hat es ja eben schon erwähnt. Also das ist, sickert schon auf jeden Fall weiter in die Normalgesellschaft ein. So dieses, das sind unsere großen Vordenker fürs Netz. Dem ja. hört ihr am besten zu, wenn ihr was wissen wollt. Guck mal, und die sind auch so total, die sind auch total so sicher in ihren Werten. Die sind so total sicher in ihren Werten, dass sie die Kommentare für dieses Video deaktivieren. Also voll cool. 500 Aufrufe auf ein Video, ja, bei einem Kanal, der 14.000 Abonnenten hat. Und dann so ein Zeug. Naja, gut, ja, das ist auch Laura S. Dornheim. Das ist ja genau. Das nicht nur das, sicher nicht so viele. Die haben ja auch schon verborgen, wie viele Leute da auf mag ich und mag ich nicht geklickt haben. Ja. Steht da normalerweise auch da. Oh, das ist echt peinlich. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Und also bei den meisten Videos sind die Kommentare auch eher kritisch. Und ich meine, wenn man sich die ganze Veranstaltung anguckt, fast 200 Leute, die Reden halten und ja, leider wird doch nicht alles im Netz übertragen. Zumindest habe ich noch nicht alles gefunden. Ich habe allerdings auch so ein paar Reden gefunden von ein paar Leuten, die über vernünftige Sachen reden. Ich werde die mal in den Kommentaren später verlinken. Das sind jetzt auch nur 5 oder 6 Talks von, ich glaube, 180, die ich bis jetzt gefunden habe. Ich denke mal, das spricht für sich. Aber die sind tatsächlich auch sehenswert und die repräsentieren so ein bisschen den Kern, was die Republika ursprünglich mal war, was der Chaos Communication Congress auch ursprünglich mal war. Ja, keine Ahnung. Also beim Chaos Communication Congress würde ich das schon sagen, aber bei der Republika habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass diese Veranstaltung auch schon immer so war. Weil ich habe da auch irgendwelche Panels von 2009 oder so, wo es schon um Feminismus-Blödsinn ging und so und so. Also... Ich will dir gar nicht widersprechen, aber ich habe halt auch den Eindruck, dass es früher doch viel sinnhaltiger war. Und deswegen habe ich es ja gesagt, 180 Talks, 6, die ich qua jetzt empfehlen kann, das spricht für sich. Ja gut, also auf jeden Fall, um nochmal hier auf dieses Video zurückzukommen, die Quote hat den Vorteil, dass sie rasch zahlreiche weibliche Vorbilder in hohen Positionen schafft. Das hat Folgewirkung. Ne? Sagt jemand, der in Harvard studiert hat. Und ich meine... Also, das ist ja bestimmt ganz gut dann. Das weiß Folien machen, dass die Überschriften der eigentlichen Folie da sind und nicht schon die der nächsten. Ich bin großer Quotenfan, genau. Quote ist kein schönes Mittel. Quote ist eine Brechstange. Das ist wirklich so Holzhammer. Aber es funktioniert halt. Wenn wir es einfach nur der Zeit und dem guten Willen überlassen, dauert es ungefähr 70 Jahre, bis in diesen Top. Ja, es funktioniert halt. Männer diskriminieren hier so systemische Geschlechterdiskriminierung. Das funktioniert halt. Das funktioniert einfach. Das funktioniert. So ein Trinkbecken nur für Schwarze einzurichten und ein anderes für Weiße funktioniert auch. Es ist halt eine Brechstange, aber es funktioniert. Dann macht man das halt ein bisschen, dann ist es in den Köpfen der Leute drin. Dann haben wir ja unsere Ideologie nach draußen ausgespült. Da kann uns ja nicht niemand mehr was zu sagen. Ne? Wir sind die guten Hans. Also... Was ist denn das? Top-Management-Gremien auch nur 40% Frauen vertreten sind. Das ist was ich inakzeptabel finde, weil das heißt, dass weder eine Tochter, die ich vielleicht irgendwann kriege, noch meine Enkelin eine faire Chance hat, in diesen Branchen Karriere zu machen. Deswegen feste Ziele setzen, ob man sie Zielvereinbarung oder Quoten oder whatever nennt, im Buzzword zu finden, ist ja die Tech-Branche sehr groß. So, jetzt habt ihr schon die Überschrift für die nächste Folie, die jetzt wahrscheinlich schon wieder weg ist, genau. Also, die Old Economy ist oft die tatsächlich was bewegt. Telekom hat 2010 schon eine Frauenquote eingeführt, als erste, und hat es dann eben auch dementsprechend Republika vor 2 Jahren, Arbeitszeit etc. Aber es gibt auch ganz tolle Startups. Ja, und das ist jetzt nochmal interessant, weil das ist nämlich die Firma, bei der sie arbeitet. Und das ist eine Firma, mit der wir auch schon. Adblocker, ne? Genau, das ist eine Firma, mit der wir auch schon häufiger zu tun hatten, nämlich diese AO GmbH, mit der ja auch der Sascha Pallenberg sich schon ausgiebig beschäftigt hatte, mit deren komischen Geschäftspraktiken. Ne? Also, das haben wir ja hier an dieser Stelle. Und die hatten sich ja auch schon mal so einen Talk auf der Republika gegönnt mit Geld. Und die werden jetzt hier auch nochmal schön geschillt, weil die nämlich für Frauen wohl als Arbeitnehmer wohl ganz fantastisch toll sind, aber abgesehen davon erpressen sie halt irgendwelche Medienhäuser, so nach dem Motto, ja, hier, wenn ihr hier eure Werbung gerne schalten wollt, durch unseren Adblocker durch, dann müsst ihr uns halt ein bisschen Geld bezahlen. Wir haben zwar hier keine Wertschöpfung oder so, aber wir verdienen halt bei euch dann mit, weil wir ja quasi den Filter haben, der euch sonst eure Einnahmen wegnimmt. Hahaha. Genau, das Thema hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon im Stream. Im Endeffekt sagt IO bzw. Adblock, sagt den Leuten, okay, wenn ihr die Werbung oben auf der Seite oder unten auf der Seite oder rechts am Rand von der Seite macht, dann akzeptieren wir das und blocken das nicht, wenn ihr uns ein bisschen Geld bezahlt. Deswegen gab es ja auch ein Gerichtsurteil, wo das Gericht gesagt hat, ja, Moment mal, ihr verdient ja selber daran und deswegen ist das kein geschütztes Rechtsgut und deswegen ist ja auch die Klage von Springer gegen Adblock mehr oder weniger nicht durchgekommen. Hatten wir ja letzte Woche. An der Stelle nochmal die Empfehlung uBlock Origin und NoScript. Ja, mal kurz ein bisschen Werbung machen für den Laden, in dem ich seit 2 Jahren arbeite. Das Bild da in der Mitte ist die Republika vor 2 Jahren. Da stand ich hochschwanger auf der Bühne und habe eben war eine meiner ersten Sachen in einem neuen Job. Ich wurde mit 5 Monaten schwanger eingestellt. Da fallen den meisten Leuten immer noch die Kinnladen runter, wenn ich sowas erzähle, weil es auch in Deutschland immer noch eher gang und gäbe ist, dass Frauen eine Kündigung kriegen, wenn sie aus der Elternzeit wiederkommen. Ich habe coole Kolleginnen wie Irie, die ihr da in der Mitte seht, die man in der Mitte sieht. I work in a tech company and started talking about feminism. This is what happened. Ja, großartig. In Nigeria arbeitet und eine unserer Entwicklerinnen ist. Wir haben intern ganz viele Trainings zum Thema eben Biases und Feminismus. Wir haben nicht nur... Klingt das nicht wie eine super Firma, bei der man gerne arbeiten will? Ja, ich finde es klasse. Homeoffice, sondern wir haben tatsächlich irgendwo Office und irgendwann arbeiten, also wann und wo immer wir wollen. Wir können uns ausdenken, wann wir den Brief schreiben an das Medienhaus, in dem steht, hey Leute, scheiße, dass eure Einnahmen eingebrochen sind, aber ihr könnt uns Geld bezahlen und dann schalten wir euch das frei. Das geht also, das geht auch in Tech, das geht auch in Branchen, wo man eigentlich vermuten würde, okay, da sind halt einfach viele Männer und wenn man es so laufen lässt, dann wären es halt auch immer mehr nur Männer. Also was haben wir gelernt? Diese Firma ist um jeden Zweifel erhaben, weil da ist eine schwarze Frau, da ist eine schwangere Frau. Ja, aber die müssen gut sein. Also, weißt du, sonst würden die doch keine schwarze und schwangere haben. Also. Ja, diese beiden Clowns wollte ich auch noch mal kurz einspielen. Die Paper, da sind die Blogs, da ist die Knowledge. Da ist der Jakob Augstein, im Zweifel links, während er sich im Borchert das Schnitzel mit Blattgold panieren lässt. So schmeckt Klassenkampf, Freunde. So, aber Vorsicht, stopp! Jetzt meine quietschen Fresse. Die Online-Bremsen. Squeak! Was ist denn mit den Tichis Einblicks da draußen? Was ist denn mit den Matuseks, den Fleischhauers? Die sitzen auch in der Pyramide, Freunde. Ja, aber Achtung. Das sind die schlechten Laune-Mumien, Max. Achtung. Die machen keinen Spaß. Die wollen nur ärgern. Die sitzen den ganzen Tag in der Pyramide und versuchen, da schlechte Laune reinzupusten. So, da sitzt der Don Alfonso in seinem geerbten Haus und erzählt uns, hätten wir uns mal vor 20 Jahren in Berlin Immobilien gekauft, dann wird's uns jetzt geil gehen. Bauch einziehen? Das ist eine Online-Mumie. Merkt ihr? Das macht keinen Spaß. Nee. Ach so, die Mumien, die haben nämlich Angst, vergessen zu werden. Die haben Angst davor, dass sie aussterben. Aber... Den muss man nicht zuhören. Die sterben nämlich aus. Die können wir vergessen. Wenn man nämlich zu lange in die schlechte Laune schaut, dann schaut die schlechte Laune irgendwann zurück. Das ist echt zu viel. Dass mein Gehirn schmilzt bei der Scheiße. Die finden sich auch noch lustig. Das ist das Großartigste. Das soll auch noch Comedy sein. Ich könnte... Ich glaub, 400 Euro für ein scheiß Presseticket. Damit ich mir die zwei Hampel dabei ansehen kann, wie sie auf Schultheaterniveau, auf unterem Schultheaterniveau, irgendwie performen oder was? Ja. Online-Mumien und schlechte Laune-Tower in der Internetpyramide. Hip, hip, Republika. Weißt du, Gehirnaneurysma for free. Weißt du, ich. Ja, und außerdem wisst ihr, was das Schlimmste an diesen Typen ist? Wenn ich das richtig verstanden habe, machen die einen Podcast, wo jede Folge irgendwie so um die 3 Stunden geht oder so. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So ein Quatsch. Was, so lang? Das geht sich generell, so ganz an. Generell finde ich Leute, die Podcasts machen, gerade auch über 2 Stunden richtig schlecht. Also sowas würde ich nie machen. Also. Aber vielleicht können wir bei dem Weltraumhaften ja auch irgendwie anfangen, affektiert zu sprechen. Hey, würde euch das gefallen, Chat? Yeah. Hervorragend. Schlechte Laune. Das ZDF und ZDF Neo haben zu keiner Zeit in den sozialen Netzwerken Listen mit Twitter-Accounts öffentlich gemacht und auch nie zur Denunziation aufgerufen, damit es hier mal klar ist. Ja, speziell, also das wäre wie, wenn ich mich hier hinstelle und sage, also Meinungsfreiheit, dafür habe ich noch nie mein Wort erhoben, also noch nie, also das, durch Wort glauben. Wir bezahlen nur den Böhmermann dafür, dass er so einen Schwachsinn macht. Wir machen das nicht selbst. Also, weißt du, wenn du Wortglauberei Stufe 4 hast, dann kannst du dich immer noch rausreden, so. Weißt du, aber ich... Leute, Alter, das zeigt doch mal ein Stück weit Verantwortung für die Kacke, die ihr macht. Und nicht einfach nur so, was ist das so? Nein, damit haben wir nichts zu tun. Also, man hat nur den Eindruck, nur weil unser Firmenlogo drunter steht, heißt es nicht, dass wir davon wussten, dass das passiert. Das ist wie diese Umfrage mit Pädophilie von Facebook, wo sie die Leute gefragt haben, ob das in Ordnung wäre, wenn man pädophile Bilder hosten würde. Also Facebook hat es in der richtigen Umfrage gemacht. Und später meinten sie dann, oh ja, das ist uns unterlaufen als Fehler. Wir wussten nicht, dass das passiert. Aber irgendwer saß da und hat sich das als Marketingfrage überlegt. Genauso ist es beim ZDF so. Ja, wir haben da zwar versucht mit Listen und IP-Adressen, aber wir wissen von nichts, weil Gründe. Und das niemand weiß von Discord. Was. Und Discord ist Neuland. Und genau. Da haben wir gar keinen Zugriff. Das macht der Böhmermann privat. Wir müssen da trennen. Böhmermann ZDF Neo und Böhmermann privat. Und wenn dann jemand nachfragt, wie Dusan Wegner, seines Zeichens Journalist, also bei den Kollegen nachfragt, wird er von ZDF Neo geblockt. Ja, die Frage ist auch ziemlich gut. Ich meine, also sie probieren ja sowieso, also wenn es um die AfD geht, dann ist ja alles irgendwie damit zusammenhängt. Dann kannst du ja jede Aussage von irgendjemandem, der irgendwie mal gesagt hat, er wählt die AfD, kannst du ja schon denen zur Last legen. Ja. Das war mein Lieblingsding, dass hier sich die Instagram-Seite von der FDP-Fraktion aus dem Deutschen Bundestag dazu herabgelassen hat, hier dieses Posting hier zu machen. Ja, aber wirklich auch eine gute Frage von ihm oben drüber. Ich habe die auch direkt nochmal wiederholt. Denunziantentum liberal, wirklich. Ja, ich habe die auch nochmal wiederholt, die Frage. Und ich bin auch mal gespannt, also wer auf diese super tolle Idee gekommen ist. Also. Ja. Und wer vor allem auf die super tolle Idee gekommen ist, uns wegzulassen, alle. Ja. Kein einziger Weltraumaffe. Aber Böhmermann. Generell auch einfach, ich. Wie gesagt, so ab einem gewissen Punkt, so weißt du, kannst ja auch Schnitzer haben, mal was Falsches sagen oder so, aber in so einem entscheidenden Moment, wie beim Böhmermann, wo er zu diesem Discord-Server aufruft und mit seine Aktion startet, in dem Moment dann ihn aus Versehen zu schillen, ist aber auch eine relativ miese Sozialprognose, muss ich ehrlich sagen, weil im entscheidenden Moment versagen, so. Ich kann ja, einfach Person nur einen Kopf schütteln. Der Woche vor allen Dingen, also hält der Politikarbeit oder wie? Und falls es jemand nicht ganz lesen kann, da hat auf Instagram der Account von FDP BT, also Bundestag-Account, halt geschrieben: Unsere Person der Woche @TheRealJanBoehmermann. Seine neue Love-Armeen gegen rechts hat jetzt schon mehr Mitglieder als die #AfD. So, das ist nichts weiter als ein Argument auf die Größe eines Accounts, so die Größe der Menge von Leuten, die einem zustimmen. Das ist kein Argument. Das sagt noch nichts über seine Qualität oder Wahrhaftigkeit seiner Aussagen aus. Kommt aber von Leuten, die behaupten, dass die NPD mit ihren 5000 Mitgliedern eine ganz schreckliche Gefahr für die Demokratie ist. Ne? Auf der anderen. Also, nee, du, komm. Muss nicht sein. Nee. Ja. Aber auf jeden Fall, Frau Bär hat es wieder rausgehauen, zumindest in meinen Augen. Ja, aber das ist halt auch ein Schritt vor, ein Schritt zurück, bringt dich nicht weiter als Partei. Ja, das ist auch wieder wahr. Also liberal sollte halt ganz klar hier, also wer liberal ist, denkt wie die Frau Bär, Punkt. Und nicht wie der andere Kaspar, der... Ja, der andere zu. Kaspar war der Account von der Fraktion, der sie ja auch angehört. Also, ja, aber irgendein Kaspar wird das ja entschieden haben. Ja, ein Kaspar wird es entschieden haben, ja. Also ich hab da ja den ehemaligen Chef der Jungen Liberalen in Verdacht. Der ist ja auch Bundestagsabgeordneter. Und wenn es der nicht war, dann vielleicht, die haben ja auch mal nach einer Mitarbeiterin für dieses Social Media Team bei Edition F gesucht. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Wochen hatten wir das auch dabei. Vielleicht war es ja von denen irgendwer. Und es kann, ich meine, es gibt ja auch noch ganz andere Motivationen hinter sowas. Vielleicht möchte da jemand auch gerne vielleicht mal bei Böhmermann eingeladen werden oder so. Hm? Bisschen mehr Exposition haben, wer weiß. Die Frau Bär kommt auf jeden Fall nicht, glaube ich. Ja, und jetzt haben sie sich dann auch irgendwie entschuldigt, aber auch nicht wirklich. Ging darum zu begrüßen, dass sich jemand aktiv gegen Hass im Internet einsetzt. Also diese ganze Dokumentation, dieses ganze Zeug, was man da gemacht hat, setzt sich in keinster Weise gegen Hass im Internet ein. Und dass diese Initiative schon viele tausend Unterstützer hat in Zeiten von wachsender Politikverdrossenheit. Also ich glaube, die wird eher noch größer, wenn ich mir anhöre, dass auch die FDP halt eben diese ganzen scheiß Talking Points da raushaut, die anderen auch alle raushauen. Fake News. Ja, zumal ja inzwischen auch begründete Zweifel an der Rechtschaffenheit dieser Doku aufgetaucht sind, wo halt Screenshots extra für die Doku so zusammengedoktert wurden, so wie es aussieht, dass sie halt die gewünschte Botschaft senden, ja, für ja, den, der die Doku sieht und die für echt hält. Es gab ja gestern dann auch das Video jetzt von Imp und Dorian, wo sie nochmal da hatten sie auch noch Ausschnitte gezeigt aus den Aufnahmen, die sie selber gemacht haben, von dem, was sie da besprochen haben, nochmal dargelegt, wie es dazu gekommen ist, dass sie überhaupt mit denen da gesprochen haben. Und auch nochmal mehr Ausschnitte aus diesen ganzen anderen Erzeugnissen von ihnen da gezeigt haben, wie zum Beispiel das in diesem Rap-Battle-Video irgendwie, was der Dorian da gemacht hat mit diesem Hakenkreuz-T-Shirt, dass er in diesem Video halt eben auch quasi seinem Kontrahenten da unterstellt, er wäre ein Nazi, also halt auf humoristische Art und Weise, um ihn damit halt eben zu beleidigen. Und ja, also da kann man jetzt auch nicht draus machen, dass er irgendwie ein Nazi-Sympathisant wäre oder so. Also in keinster Weise. Und es wird ja aber so hingestellt in diesem ganzen Kram, diese Verbindungen, diese angebliche Verbindungen da zwischen denen und den Reconquista, hier IB und so. Also, oder mit Nazi-Aufmarsch, was der Böhmermann da gezeigt hat. Ich wäre schon ein ziemlich starkes Stück auf jeden Fall. Und das erinnert mich auch ganz furchtbar, jetzt kommt es wieder, das Triggerwort für einige unserer Zuschauer an Gamer geht halt eben. Aber ich sag mal, oder so wie dieser, der letzte Artikel, dafür den du dich ja gegeben hattest, hier mit ich möchte über GEMA gehen und die AfD reden. Ne? Das war ja auch so ein Ding. Ja. Ja. Ja, jetzt kommt hier was, das hat mir der Sascha geschickt, der bei unserem Japan-Stream hier unser Gast war. Das ist schon ein bisschen älter, das ist ein Artikel von der Bild. Und zwar von einem 2009. Herrn... Ja, genau, von 2009, von einem Herrn Reik Neubauer, der da damals noch gearbeitet hat. Und dieser Herr Reik Neubauer ist, wenn ich richtig informiert bin, der bürgerliche Name von Herrn Reik Anders, der hier damals für die Bild-Zeitung geschrieben hat. Diesen Bericht hier, ihr nervt, ihr Weihnachtsmarktbettler. Und hier geht es halt eben darum, dass man in Berlin nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen kann, ohne dass einen die Leute anschnurren. Mit Babys im Arm. Rumänische Herkunft. Ja, Reik. Du schreibst halt immer so, wie der Wind gerade weht, habe ich das Gefühl. Kann es sein? Von der Bild zu Funk. Sie tragen ausgelatschte Lederschuhe, Lumpen, mehrere Schichten übereinander und halten einem dreckige Pappschilder unter die Nase. Brauche Geld zum Leben. Überleben. Kein Glühwein mehr, keine Bratwurst, sondern aufdringliches Geschnorre. Budenbetreiber und Besucher. Was ist das, ein LKW? Oh mein Gott. Ja. 4.12.2009? Mhm. Ja. Naja, es dauert halt ein bisschen, bis du über die Bild und dann vielleicht über die Welt oder so zu Funk kommst. Mhm. Viele Besucher geben mir ein paar Cent und die nichts geben, werden auf Rumänisch böse beschimpft. Auch die Behörden sind machtlos. Oh Gott, Beleidigung. Beleidigung ist illegal. Hallo? Müssen wir direkt den Anwalt fragen, wie viele Jahre das gibt. Rumänischer Hate Speech. Müssen wir sofort die Budenbetreiber dazu zwingen, den Hate Speech vor ihrem Buden zu unterbinden? Ansonsten kriegen sie ein Ordnungsgeld von nicht unter 50 Millionen. Ja, ich glaube, die Demokratie kann Rumänisch nicht ertragen. Also. Ja, Reik, so. Warst jung und brauchtest das Geld, ja? Ich find's klasse. Ich möchte nochmal unterstreichen, dass das, was mich an der ganzen Sache sehr triggert, auch nach den Antwortvideos von Imp und Dorian und nach dem Sonderstream mit Sally, Imp zusammen und so. Ja, das Grundproblem ist, dass die halt mit ein paar Leuten zusammen öffentlich-rechtliche Gelder genutzt haben, um gegen Privatpersonen vorzugehen, die keinen institutionellen Hintergrund haben und von niemandem Geld bekommen. Und das ist das Grundproblem, was ich dabei habe. Und ich finde, das ist so unmöglich und ich hoffe, dass es da noch mal ein paar konkrete Resultate rausbekommt. So wie ich das mitbekommen habe, ist vor allem die ganze Aktion mit den Sperrlisten wohl auch eventuell rechtlich relevant, weil da ja auch wohl sehr viele Mitglieder von verschiedenen Parteien und verschiedenen Bundestagsfraktionen, Landtagsfraktionen aufgeführt waren. Und ja, also ein Bekannter von mir, der sich halt mit bestimmten rechtlichen Angelegenheiten sehr gut auskennt, meinte, dass der das sehr bedenklich findet, weil wenn da ein sachlicher Schaden nachgewiesen werden könnte, könnte es tatsächlich sein, dass es sogar irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hätte. Ich kann das selber persönlich nicht einschätzen, aber die ganze Aktion ist so dermaßen daneben, dass die Leute das auch nicht selber verstehen. Der Dusan Wegner hat beispielsweise auch einen sehr guten Tweet abgesetzt, den ich mal erwähnen möchte. Er hat gesagt, ja, haben die ganzen Leute nicht 1984 gelesen? Verstehen die nicht, dass Liebe in diesem Roman explizit als Synonym für Unterdrückung benutzt wird? Ja. Ganz schlimme Aktion. Also, Attacke auf Facebook, Löschzentrale, identitäre Bewegung besetzt den Komplex. Das ist eine Aktion der identitären Bewegung gewesen in Essen und ich fand das ganz interessant. Die haben sich einen Zeitpunkt ausgesucht, wo das Büro wohl auch nicht besetzt war. Die haben aus den, also halt vom Dach und aus den Fenstern so ein paar Sachen rausgehängt. Und ja, ist eine interessante Aktion. Ich kann das nicht unterstützen, wirklich, was die so machen, weil ich meine, das ist, die verstoßen ja gegen verschiedene Gesetze, dadurch, dass sie da auf das Gelände eindringen und so. Und generell kann ich die Grundtendenz von denen auch nicht unterstützen, aber was dieses Facebook-Thema angeht, dass da halt die Kommentare überprüft werden und dass da halt Zensur passiert, das finde ich auch nicht gut. Eine andere Demonstrationsvariante würde mir auch besser gefallen, aber anscheinend haben wir nichts anderes. Naja, also das ist ja auch wieder so ein bisschen, die kokettieren ja damit, dass sie die ganzen Aktionsformen der Linken praktisch, das ist doch ja auch nur eine kleine Greenpeace-Aktion im Endeffekt aus den 80ern, irgendwo hochsteigen, transparente runterrollen, kennen wir von der Linken seit 30, 40 Jahren. Und das, ja, also ich kann gar nicht so ein bisschen, was die machen, nur es macht ja kein anderer irgendwas und gerade diese Facebook-Zensur-Aktion, die hätte ein bisschen mehr öffentlichen Protest und Demonstrationen gefordert, meiner Meinung nach. Ja, aber es war ja nicht politisch korrekt. Und wie gesagt, ich unterstütze sie nicht. Ja, aber das Einzige, was bei Facebook was wirklich macht, keiner irgendwas macht. Das Einzige, was bei dem Facebook-Problem wirklich hilft, ist doch Accounts stilllegen. Also da kannst du, ich meine, was das ist ein Symbol hier. Und wenn deswegen dem Symbol genug Leute ihre Accounts stilllegen, dann ist es ein erfolgreiches Ding. Weil das ist das Einzige, was für Facebook zählt im Endeffekt. Wie viele Accounts habe ich? Wie viele Vernetzungen kann ich über diese Accounts herstellen für die Daten? Also sinnvoller wäre es eigentlich, die Energie in Aufklärung zu stecken, warum man keinen Facebook-Account haben sollte. Auch wenn man den lieb gewonnen hat. Kommen wir dann jetzt hier zum der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund Teil des Streams. Maisteine gegen DTIP. Ja, es ging hier darum, dass man an DTIP-Verein, dass man dort halt Steine geworfen hat. Also und ja, noch ein Graffiti hinterlassen hat und ich fand das halt irgendwie interessant. Da gab es doch auch mal in Leipzig das mit der Moschee, wo da ein Böller angezündet worden ist, wo es irgendwie bundesweit in den Medien war und hier passiert auch was und da interessiert es niemanden und ich frage mich, warum das eine nicht wie das andere ist. So, das, ich verstehe es nicht so. Also warum manchmal der Medienzirkus aufspringt, manchmal springt er nicht auf. Und ich finde einfach interessant, wie die eine oder andere Sau sich von der anderen unterscheidet, ob sie durchs Dorf getrieben wird oder nicht. Und ja, Maisteine gegen DTIP. DE in die Media.org. Geschlossen, aber immer noch da. Nur die Subdomain. Habe ich ja schon mal gesagt, das ist, hat nichts mit, also den Teil, den sie da verboten haben, das ist ja damals so gewesen, dass das ein Verein, dass sie es als Verein festgestellt haben, die Leute, die in die Media links unten organisieren. Und der Verein wurde verboten, aber die Plattform in die Media kann natürlich weiter von Leuten genutzt werden, die da ein Interesse dran haben. Also das ändert nichts. Es ist ein Papiertiger gewesen von Anfang an. Ja, das ist die Woche ein Gastbeitrag im Spiegel gewesen. Also ich lese einfach mal vor. Unsere unaufgeklärten Muslime, der Islam hatte keine Aufklärung, deshalb kennt er weder Nächstenliebe noch Demokratie. Was bei diesem Kurzschlussargument gerne vergessen wird, die Aufklärung brachte uns auch Rassenlehre und Holocaust. Was denkt ihr über den Satz? So. Kriegt ihr sofort eine Gehirnblutung? Oder? Also das muss man schon erstmal so stehen lassen. Die Aufklärung brachte uns auch Rassenlehre und Holocaust. Ich weiß auf jeden Fall, dass das nichts mit Frankfurter Schule zu tun hat. Ja. Weißt du, das ist wie, wenn man sagt, hier Physik, ja, hat uns die Atombombe gebracht. Ja, deswegen ist der gesamte Bereich der Physik und sogar so das gesamte Werkzeug. Das musst du gar nicht auftragen. Die Physik hat uns Beschleunigung für Geschosse gegeben. Ja, oder so, ja. Aber dann nicht nur sagen, dass der Bereich halt so ist, nein, sondern sogar das Werkzeug anzugreifen und komplett hinzustellen, als hier, hätten wir keine Aufklärung gehabt, dann hätten wir niemals einen Holocaust gehabt. Ja, cool, nur die Sache ist halt, wir hätten trotzdem irgendwie weiter Kriege gehabt, viel größere Kriege, viel längere Kriege. Wir leben derzeit in der wohl friedlichsten Zeit, die hier unser kleines Fleckchen Erde mal gesehen hat, so. Und das alles wegen der Aufklärung, weil wir dann gesagt haben, weißt du was, kein Bock, dich jetzt umzubringen, lass mal irgendwie darüber reden oder keine Ahnung, irgendwie, ja, Freiheitsentzug oder Geldstrafe. Also, so. Vor der Aufklärung gab es auf jeden Fall marxistische Urgesellschaft und da gab es gar keine Kriege, da war alles Frieden, Wissen alle Zeit. Ja. Vor allem, was ist denn mit dem Holodomor zum Beispiel, ja? Was ist damit? Den gab es nicht. Den gab es natürlich nicht. Das macht mich halt wirklich immer so sehr, sehr, sehr fertig. Ja. Was ist eigentlich mit den Armeniern passiert damals? Ja, die sind alle in den Wald gegangen. Ja. Nee, aber auch der Kommentar, mich erinnert es an Foucaults Beitrag, als in Iran Revolution da war. Da hieß es auch, dass ja der Kapitalismus die Gesellschaft ruiniert Und dass es ja viel heimeliger und schöner ist, wenn man Traditionen hochleben lässt und dass die Tradition außerhalb des Westens natürlich fortschrittlich ist und dass die Revolution im Iran etwas Positives bedeutet, weil man wieder zu Allah zurückfindet und zu Tradition und dass das aber dasselbe im Westen natürlich zu Faschismus führt. Und ich würde mich einfach nur dafür interessieren, wer ist diese Susanne Kaiser, weil sie schreibt wortwörtlich im Duktus der Frankfurter Schule. Sie zitiert sogar in diesem Artikel einfach direkt Adorno mit seiner Dialektik der Aufklärung. Das muss man sich auch mal geben. Da geht es in dieser Dialektik der Aufklärung teilweise darum, dass man sagt, hier die Idee zu sagen, dass einige Ideen und einige Konzepte besser sind als andere, so objektiv, führt direkt zu Faschismus und das kann man nicht machen, weil das ist voll böse und so. Also wirklich die Idee, das zu sagen, Homöopathie und so Globulis, ne, sind eigentlich sind genauso gut wie wirkliche Medizin. Und die Verwendung allein dieser Begriff wirkliche Medizin, ja, ist schon das Gemeine, das Faschistische daran. Also der Adorno hat einfach so einen Schuss, das kann man echt nicht glauben. Lest einfach mal selbst nach und recherchiert mal für euch. So, das ist am besten, wenn ihr das mal selbst seht. Ich bin einfach nur fasziniert. Die Aufklärung brachte uns auch Rassenlehre und Holocaust. Ja. Vielleicht Rassenlehre kam noch vom Imperialismus. Ja. Also, das hängt sich alles auf an der Aussage von Dobrindt, der das gesagt hat mit der Aufklärung, ja, und der sagt, wir Christen dann die Aufklärung und haben deshalb jetzt Demokratie, Toleranz und Freiheit. Alles Dinge, die kein einziges islamisches Land auf der ganzen Welt kennt, weshalb der Islam für unser Land auch nicht prägend werden dürfe. Aber wen meint der CSU-Abgeordnete mit wir, wenn er unser sagt? Wem gehört Deutschland? Und dann einen Absatz weiter unten wird dann aufgelöst, Dobrindt spricht eigentlich für die Privilegierten, die männlich, deutsch, weiß, christlich, heterosexuell, mittelalt sind. Für alle, die jetzt Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren. An Muslime zum Beispiel, wenn sie Richterinnen werden könnten, statt wie bisher den Gerichtssaal zu putzen, eine Tätigkeit, bei der das Kopftuch noch nie diskutiert wurde. Ach Leute, es ist die allein die Vorstellung, dass Aufklärung hat uns Rassenlehre und Holocaust gebracht, ist so ein Non Sequitur. Es ist halt wirklich, wirklich unmöglich. Das was außerdem gerne vergessen wird. Die Aufklärung hat auch noch ein paar andere Dinge hervorgebracht, auf die wir uns lieber nicht öffentlich besinnen. Den Kolonialismus, den Faschismus und die Shoah zum Beispiel. Weshalb sich Juden über die zynische Wendung christlich-jüdische Tradition des Abendlandes nur wundern können. Theodor Adornos Dialektik der Aufklärung zeigt den Zusammenhang zwischen Aufklärertum und Holocaust schon 1944. Ja, der verbindet nächsten einfach zwei Liebe Dinge zusammen und diskutiert sie so lange in den Dreck, bis die einzige wirkliche Verbindung dazwischen ist zu sagen, guck mal, eine Giraffe hat vier Beine, eine Katze hat vier Beine, also sind alle Giraffen Katzen, alle Katzen sind Giraffen. So, das ist fundamental jemand, der so logische Fehlschlüsse komplett ablehnt und sagt, nö, weißt du was, Widersprüche sind eigentlich nur so eine Grenze des Denkens. Deswegen sollte man Widersprüche in seinem Glauben mit drin haben. Das befreit also, den Menschen. Ihr hört der Susanne nur deshalb nicht zu, weil sie eine Frau ist. Ja. Das gibt's doch zu. Ich glaube auch, also. Ja. Aber man kann ihr Buch bestellen, Susanne Kaiser, die neuen Muslime. Warum junge Menschen zum Islam konvertieren? Ja, weil sie behindert sind. Weil sie behindert sind, weil sie irgendwie glauben, hier, da wird mir Stabilität gegeben, aber die wollen keine Verantwortung übernehmen, aber Freiheit meinen. Das Buch ist unter anderem auch deshalb so spannend, weil die Frage nach einem erfüllten Leben und die Antworten der hier gehörten jungen Menschen darauf so empathisch und nachvollziehbar dargestellt worden ist. Schreibt jemand beim Amazon oder wie? So, ja. Du musst Leute halt gegen so postmodernen Bullshit einfach impfen, indem du ihnen postmodernen Bullshit in einem kontrollierten Maß gibst, so wie mit einer Impfung, so wenn es um Viren geht. Ja. Am so, besten, weil, wenn man das nicht viele tut, kommt sowas bei raus. Man muss ihnen das Denken beibringen. Ja, du musst ihnen halt ganz klar zeigen, guck mal, hier habt ihr Informationen, ordnet sie mal zu. Und dann wir nageln mal. Die Vernunft in das Volk. Ich finde es auch vor allen Dingen lustig, dass sie meint sozusagen, dass Richter und Also dass es quasi keinen Unterschied gibt, ob jetzt der Richter ein Kopftuch anhat oder ob jetzt irgendwie die Putzhilfskraft ein Kopftuch anhat. So als ob die ja alle in diesem Gebäude irgendwie den gleichen Einfluss hätten auf die anderen Menschen, die da irgendwie in der Gesellschaft leben. Ja, ja, haben sie auch, weil der ganze Einfluss, der ist sozial konstruiert. Also ja, das leitet sich doch daraus ab, dass auch ein weißer Mann auf der Parkbank schlafend halt die gleichen Privilegien hat wie ein CEO. Ja, aber ja, guck mal, weißt du, so, wenn dieses Stück Stoff auf deinem Kopf nur ein Stück Stoff ist, dann ist da überhaupt keine Debatte notwendig. Du kannst es einfach abnehmen und das brauchst du auch gar nicht anziehen. Wenn es aber das mehr als das ist, dann hör auf, es zu tragen, weil es nicht zu deinem Job beiträgt. Dein eigenes Zuhause da, wenn du es schon brauchst, Mann. Das Einzige, aber was wirklich wichtig ist, ist, ob das Kopftuch aus zwei verschiedenen Fasern hergestellt worden ist. Weil das wäre haram, wenn man nicht nur eine Faser verwenden würde. Das ist das Einzige, was tatsächlich zählt. Aufklärung brachte uns den... Genau, niemand hat irgendwie Massenmorde gemacht, bevor die Aufklärung war. Nee. Vor der Aufklärung war alles im Paradies und dann kam die Aufklärung und dann hier so eine Erbsünde. Also zum Stichwort Aufklärung, in dem Artikel schreibt die Dame ja auch, dass eine Aufklärung im Islam vielleicht gefordert sein könnte. Ja, und der Konjunktiv in Erwähnung im Zusammenhang mit Adorno ist natürlich extrem suspekt. Ja, und dass sie da zum Beispiel nicht auf Mutasib beispielsweise eingegangen ist, fand ich halt, also es ist einfach ein Machwerk. Die hat sich nicht 5 Minuten mal mit dem Thema überhaupt beschäftigt, bevor die angefangen hat, das alles irgendwie hinzuschreiben. Die hat auch gesagt so, ja, hier, wir sehen ja in Frankreich, hat das ja auch nicht funktioniert mit diesem Anti-Islamismus und so. Und damit rechtfertigt sie das nochmal alles, was sie hier schreibt. Ja, das ist auch mal geil. Das Argument liebe ich auch. Ja, in Frankreich gibt es Probleme mit den Muslimen und das liegt natürlich daran, weil man die nicht genug liebt. Ja, genau. Organisierte Liebe. Ja, und das ist quasi auch nochmal im letzten Absatz von dem Artikel das Argument, wo die halt ja nochmal ihre ganze Rechtfertigung rauszieht. Und ich wollte es aber erwähnen, dass sie die Aufklärung im Islam erwähnt hat und dass es halt ihrer Meinung nach 0,02% von Leuten gibt im Islam, die radikalisiert sind und dass es da mehr Aussteigerprogramme geben sollte. Immerhin erwähnt sie es. 0,02%. Genau, die 0,02% von dem Artikel, der gut war, wollte ich mal da ganz kurz erwähnen. Die Neumünsteraner Fundamentalismus-Connection. Genau, das ist hier nochmal ein Artikel von dieser Woche, der sich nochmal dieser Sache mit der FDP-Kommunalwahlkandidatin aus Schleswig-Holstein annimmt. Da hatten wir hier ja auch drüber gesprochen, das ist jetzt nochmal eine Auflistung über die ganzen Sachen, die halt in der Zeit über die in Erfahrung gebracht werden konnten, dieser Journalist hier. Oder die Journalistin, sehe ich gerade, ist eine Dame, die es geschrieben hat, die hat das wohl auch nochmal alles nachgeprüft und das ist hier nochmal eine ganz gute Auflistung dazu. Also diese ganzen Kram, was alles auf ihrer Facebook-Seite halt stand, also mit Erdogan und so und bei diesem Kulturfest, da war sie wohl eine der Mitorganisatorinnen, was ich auch noch nicht wusste, da steht hier auf jeden Fall drin. Ja, ist auf jeden Fall nochmal, also ein längerer Artikel natürlich, aber es ist gut zusammengefasst, kommt in die Quellen, könnt ihr euch nochmal anschauen. Und ich fand hier auf jeden Fall, sie hat hier nochmal so ein Zitat gebracht von, also in dem letzten Abschnitt, der quasi so ein bisschen Fazit darstellt, jetzt generell mit dem Einfluss von Islamisten auf deutsche Politik. Sie halt probieren sich reinzubringen in diese ganzen Sachen. Und war das hier? Das ist ein sehr guter Artikel. Also auch sehr ausgeglichen geschrieben. Also mir hat der sehr gefallen. Genau, das war dieses hier. Und es ist halt dieser Professor hier aus Göttingen, der hat in der Basler Zeitung geschrieben, dass man halt eher das Laizität-Prinzip Trennung von Staat, Religion und Politik, Staat und Kirche und so weiter fahren sollte. Und die Menschen halt eben ohne Religionskram da an der Gesellschaft teilnehmen sollten. Ja, das fand ich so ein ganz gutes Fazit, weil das denke ich eigentlich auch, müsste eigentlich unbedingt passieren. Also dieses Ganze, wir laden die jetzt alle mal ein, unsere Politik, und lassen die mal ein bisschen mitbestimmen, damit sie hier irgendwie sich bei uns dann anschließen und nicht wir uns verändern, sondern die, passiert halt nicht. Also die werden uns verändern. Und nicht wir die. Ja. Also. Flüchtlinge haben zu kuschen, Migranten vereitelten die Abschiebung eines Mitbewohners in einer Flüchtlingsunterkunft. Am Ende sorgte die Polizei per Großeinsatz für Recht und Ordnung, deren Verfechter wegen einer Geste toben. Ein Kommentar. Ja, das ist also für mich so das letzte Lebenszeichen von der Frankfurter Rundschau, was ich irgendwie ernsthaft wahrgenommen habe, glaube ich, für dieses Leben. Es geht um diesen Fall in Ellwangen, wo der togolesische Flüchtling von der Polizei abgeholt werden sollte, um abgeschoben zu werden, wo dann 200 Leute einen Aufstand gemacht haben, die Handschellenschlüssel für den Mann erpresst haben und den Polizisten anschließend auch noch gedroht haben, wenn sie nochmal kommen, gäbe es richtig auf die Fresse. Ja, und dieser Artikel ist halt von Simon Berninger, ist halt wirklich der absolute Hammer. Welche Verzweiflung mag hinter einer solchen Aktion stecken? Denn den zum scheinbar äußersten bereiten Protestlern dürfte klar gewesen sein, dass sie damit nicht durchkommen. Insofern war es eine menschliche Geste, motiviert vom Gedanken an die möglicherweise eigene, drohende Abschiebung und die Aussicht, dass ihr langer Traum von einer besseren Zukunft nach den erdrückenden Lebensbedingungen in einem Massenquartier am Ende wieder in ihren desolaten Herkunftsländern enden. Deswegen mussten sie sich mit 200 Mann zusammenrotten und eine Einsatzgruppe Polizisten mit impromptu vor Ort gemachten Waffen bedrohen, oder was? Deswegen mussten die so einschüchtern, dass die Sicherheitsleute so einschüchtern, dass die am Ende die Handschellenschlüssel rausgegeben haben. Wie kann ein Migrantenmob es wagen? Wie können afrikanische Gewalttäter, in Klammern AfD, es wagen, nicht zackig die Anweisungen befolgend, ihren fremdbestimmten Schicksal entgegenzutraben? Das ist der Grund für die Aufregung in das ist der Grund für die Aufregung. Der Flüchtling hat zu kuschen, statt hat aufzuhören, Mensch zu sein, sonst tobt das Land. Und die Leute toben, weil nicht etwa, weil sich Flüchtlinge eindrucksvoll mit ihrem abzuschiebenden Mitbewohner solidarisierten und für eine Nacht das Recht der Schwächeren durchsetzten. Wie klingt das für euch? Klingt das noch nach einer Berichterstattung oder klingt das nach einem völlig durchgeknallten Propagandastück? Ich weiß es nicht. Also ich tendiere zum Zweiten. Weil bitte, wie kann sich denn jemand, der mit 200 gegen 4 steht, wie kann so jemand das Recht des Schwächeren durchsetzen? Selbst wenn die 4 Polizisten geschossen hätten, hätten sie so wenige Kugeln dabei gehabt, weil das bei uns halt nicht unendlich Munition für jeden Polizisten gibt, damit die nicht um sich ballern, wie in Amerika. Das hätte überhaupt nichts gebracht. Also das Recht des Schwächeren, das ist so lächerlich. Das ist halt, ja, dann akzeptieren wir mal das Faustrecht, damit der Schwächere sein Recht durchsetzen kann, oder was? Nee, es geht da, glaube ich, mal eher so um Klassenkampfmäßig so, dass hier die Klasse der Leute, die schon zu denen die Polizisten halt gehören, sind so die Weißen. Und diese Migranten, die sind halt in der Unterzahl, obwohl global gesehen ihre Klasse ja weiter vertreten ist. Nee, die waren da 200 zu 4. Ja, ich weiß, aber es geht ja nicht darum, dass es 200 zu 4 waren. Es geht ja um die systematische Macht, die Leute hatten. Ja. Die Polizisten, die 4 Stück. Genau, die 4 Stück, die Polizisten, die haben mehr systematische Macht als die 200, ja. Ja, das geht um systematische Macht. Ich finde es klasse. Es erinnert mich an den Haller-Report, wo sie festgestellt haben, dass während der Flüchtlingskrise 70% der Artikel positiv über die Flüchtlingskrise Bericht erstattet haben. Und Flucht ist einfach nicht positiv. Weder für den Flüchtling noch dort, wo er ankommt, der Grund, warum er aufbricht, nichts davon ist irgendwie positiv. Und hier hat man einfach so einen weiteren Nagel in den Kontakt mit der Realität, den man versucht, nicht mehr herzustellen. Man will eine Unterdrücker-Story à la Hollywood erzählen und hat einfach keinen Respekt vor Rechtsstaat oder vor Prozeduren. Wenn die Person abgeschoben werden soll, ja, dann hatte sie keinen Grund, hier zu sein. Und dann muss man das nicht feiern, wenn die Leute sich zusammenrotten und das Gesetz außer Kraft setzen und einen rechtsfreien Raum aufbauen. So, das ist nichts zum Applaudieren. Was soll man dazu noch sagen? Leute, die das feiern, die haben den Schuss nicht gehört. So, du kannst auch gerne Flüchtlingen helfen. Das Problem ist aber, dass du Grenzen brauchst. Ein Land braucht Grenzen. So. Ich dachte, die Polizisten dort haben nicht geschossen. Was meinst du mit Schuss nicht gehört? Hä? Verstehe ich nicht. Erklär mal. Nee. Ja, hast ja recht, Abel. Hast ja recht. Es ist einfach nur traurig. Weißt, Journalisten, sowas wäre früher in der Taz gestanden und hier kommt es halt in der normalen Tageszeitung zum Ausdruck. Das ist einfach nicht schön. Und es ist traurig. Integration wird teuer. Leute wollen diese Wahrheit hören. Ja, bestimmt. Ja, cool. Frau Göring-Eckardt, im Bundestag sind die Grünen die kleinste Fraktion und wollen aber führende Oppositionskraft werden. Wie geht das zusammen? Katrin Göring-Eckardt darauf, es ist unser Anspruch. Umfragen bestärken uns, dass wir als stärkste Kraft der Opposition wahrgenommen werden. Umfragen haben ergeben. Weißt du, wir haben unsere anderen Bundestagsmitarbeiter befragt, ob wir als stärkste Opposition wahrgenommen werden. Also, die anderen sind postfaktisch und Fake News und man ist Teil der Regierung und Teil der Opposition. Wahlgründe in Umfragen. Wir sind so Mainstream, wir sind außerhalb vom Mainstream. Ja, also wir können das nicht komplett lesen, das Ding, weil es von Welt Plus ist, also diesem Abo-Angebot von der Welt. Aber ich fand auf jeden Fall, also die Leute haben sich auch bei Twitter schon über dieses Integration wird teuer, ja, tralala, von der Göring-Eckardt sehr amüsiert. Fräulein, wir kriegen Menschen geschenkt. Grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist bei der Integrationsoptimistin. Ja, Leute, es kostet was, aber am Ende profitieren wir alle davon. Okay. Kann man die Grünen nicht einfach nur ersetzen mit einem Button, auf den man drückt? Und dann kommt ein Ton, Deutschland verrecke. Und anstatt die Leute zu interviewen, tun wir einfach den Knopf drücken und dann hört sich das eine Weile an. So. Kriegen wir noch den Satz über Deutschland vom Habeck? Hat ihn jemand eingereicht? Weil der Habeck hat ja gesagt, irgendwie es gibt kein deutsches Volk. Ja, das gab es noch nie. Das ist eine Verschwörungstheorie von Putin. Herr, aber warte mal, wenn es noch nie eins gab, wie kann es dann verrecken? Ja, das sind halt Fragen, die offen bleiben. Aber die Sache ist, er hat gesagt, es gibt kein deutsches Volk und deswegen könne Merkel auch keinen Volksverrat verüben. Das war der Zusammenhang. Ah ja, okay. Okay, ja. Ja, ich kann ja auch so definieren, dass eigentlich, keine Ahnung, das Gebäude gegenüber eigentlich kein Gebäude ist, also auch kein irgendwie Einbrechen, wenn ja, ich da... Ja, das ist ja schon wieder alles Quatsch, was ihr da erzählt. Also als größte Oppositionskraft, ne, die Grünen ja nun mal sind, da müssen sie solche Einschätzungen halt geben. Also listen and believe. Du Shitposter, du weißt. Nun gut, kommen wir nun zur Islamophobie, Feminismus und die Politik der Kritik. In diesem interessanten wissenschaftlichen Artikel über Theorie, Kultur und Gesellschaft findet man eine Argumentation, warum Kritik an islamischen Praktiken eine Form von Islamophobie und Imperialismus ist. Und deswegen verbittet sich die Kritik an muslimischen Ländern, weil die das ernst meinen. So. Das heißt, Gender-Kram ist nur in Ordnung, wenn es im Westen passiert und woanders braucht man das nicht. Weil Imperialismus. Also warte. Islam ist so mächtig und so stark und so groß, dass wir überhaupt nicht darüber reden brauchen, ob es wirklich so mächtig und so groß ist. Nein, die sind so schwach und so unterdrückt, dass eine Kritik an den Geschlechterrollen im muslimisch-islamischen Kontext sich verbietet, weil es westlicher Imperialismus wäre und Islamophobie fördert. Ja, aber wie wächst dann bitte schön eine Kultur heran, wenn sie nicht ständig mit sich selbst in so Kritik steht, weißt du? So, dann hast du ja eigentlich keine Entwicklung in dem Sinn und kannst dich auch nicht wirklich an die Welt um dich herum anpassen. Und das heißt, du stirbst dann einfach aus. Das heißt, wollen die aussterben? Wollen die das? Gute Frage. Weil das ist so, wie das passiert, ne? Irgendwann werden halt deine ganz großen lauten Stimmen da erlöschen und was du dann hast, sind deine Nachkommen. Und wenn du halt keine zeugst, weil du einfach jeden umbringst, der dann austreten möchte oder mal, keine Ahnung, nicht deinem Dogma folgen will, ja, dann bleibt halt einfach keiner mehr in deiner Gruppe. Du hackst dir selbst deine eigenen Beine ab, so, weißt du? Das ist ja schon sehr optimistisch, so. Aktuell, es tut sich ja Islam ja prächtig gedeihen lassen durch ein hohes Nachkommenanzahl. Also, so. Ja, ja. Ja, das war's von der kulturmarxistischen Front. Kommen wir nun zu einer noch viel besseren Front. Also in USA gibt es immer mal wieder Berichte darüber, dass Bürger von Aliens entführt werden. Und in diesem Artikel geht man davon aus, dass es seltener Berichte gibt, dass Asiaten von UFOs entführt werden in Amerika. Und dass das eine Form von Rassismus ist, weil Asiaten ja auch in Amerika leben und die wesentlich seltener entführt werden. Ja, also die Außerirdischen sind rassistisch, oder wie? Genau. Und ich fand den Artikel sehr einleuchtend und sehr interessant. Und in den USA gibt es den Alien Abduction. Den Asian Alien Abduction Gap. Also es werden zu wenig Asiaten von Aliens entführt. Ja, kommt mal drauf gehört. Klar. Ich finde es klasse. Also warte, haben die damit festgestellt, dass Aliens existieren und sie sind rassistisch? Weil das muss ja dafür gegeben sein. Also wäre nicht die größere Nachricht, dass wir Aliens haben, die so weit entwickelt sind, kognitiv, dass sie in der Lage sind, Rassismus zu betreiben? Wäre das nicht die größere Story? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Weißt du, dann kommen dann wirklich Aliens hier auf den Planeten und dann haben wir irgendwelche Social Justice Warrior, die erstmal diese Aliens dann kaputt hauen, weil was soll das, ey? Also ich glaube, wenn man tatsächlich mal eine Alien-Rasse finden würde, würde innerhalb von 20 Minuten ein Reddit-Forum eröffnet werden, I want to fuck it. Und dann würden sich irgendwelche Leute organisieren, die sich als aliensexuell erklären. Ich wette mir, es würde 20 Minuten dauern. Da setze ich 50 Euro drauf. 20 Minuten, ey. Nein, aber hier in diesem Artikel, der ist auch sehr interessant. Hier geht es darum, dass Maskulinität eine Form von Geisteskrankheit ist und dass man die Geisteskrankheit der Männlichkeit kurieren möchte mit Workshops, die Diversität und Gendergerechtigkeit fördern, damit man weniger interpersönliche Gewalt an den Tag legt. Oh, guck mal, ich bin so stark in meiner Überzeugung, dass ich voll cool bin, weil ich dann dafür bin, dass alles, was nicht meins ist, verboten wird. Ich bin so stark und so cool und so frei. Das ist voll kein irgendwie totalitäres Ding, das so zu machen, ne? Aber ich finde es interessant. Also sie haben sich zumindest mal einen neuen Talking Point überlegt und jetzt ist Maskulinität nicht mehr toxisch, sondern eine Form von Geisteskrankheit. Also, wenn du ein männlicher Student bist und das hier gerade liest, hoffen wir, dass die Erfahrung, die dir hilft, dich nicht schuldig zu fühlen, dass du früher an solchen Definitionen von Maskulinität teilgenommen hast und dass du dich empowered fühlst, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Es ist halt echt einfach, es ist halt wirklich echt eine Kafka-Falle mittlerweile mit diesem Ding. Also das ist eine komplett falsche Herangehensweise. Du kannst dann hingehen und sagen, nee, also ich bin eigentlich nicht toxisch und wirklich nicht so maskulin. Ich meine, ich spiele gerne irgendwie Rugby mit meinen Kumpels und so und betreibe gern Sport, aber so, das heißt nicht, dass ich da irgendwie toxisch maskulin bin. Dann kommen die hin und sagen, ja, das würde jetzt jemand sagen mit toxischer Maskulinität. So, komm, aber, du brauchst... Weißt du, Aber schau mal, toxische Maskulinität, sie gehen ja jetzt nicht davon aus, so, hey, dass du Leute verprügelst, die nicht mit dir übereinstimmen. Das ist nicht toxisch, sondern taking care of people, sich um Menschen kümmern. Das ist eine Form der toxischen Männlichkeit, dass du dich um Menschen kümmerst. Ja, ich habe auch. Wie kannst du nur? Ja, ich habe auch mal gesehen, dass da jemand irgendwie mal geschrieben hat auf Twitter, dass man jemanden erkennen kann, der alt-right ist, daran, dass er Bücher liest. Einfach, dass er Bücher liest. So, er liest so Sachen, Dinge, er informiert sich, er hat einen eigenen Kopf und denkt überzeugt nach. Voll Nazi. Er ist nicht kollektivistisch, Alter. Ist keine Drohne. Och. Ja, das ist halt wirklich, wie gesagt, der Kafka-Falle. So, die werden dich da hinsetzen und sagen, ja, du hast toxische Maskulinität in dir, mein Sohn. Und du so, nein, eigentlich nicht. So, ich halte Frauen einfach nur die Tür auf. So, keine Ahnung, so, altmodisch, aber was soll's. Und dann so, nein, komm, du bleibst jetzt hier, wir therapieren dich jetzt. Und du so, mir geht's gut. Nee, geht's dir nicht, komm, bleib sitzen. Ach, Mann, Alter. Was ist, stell dir einfach mal vor, man hätte anstatt Toxic Masculinity, ja, würde man jetzt Femininity da reintragen und sagen, das ist jetzt eine mentale Krankheit hier. Mental Health Issue. Ja. Und vor allem, wenn es um Jungs geht. Mit Frauen haben die gleichen Rechte, also ist Femininity auch die gleiche Geisteskrankheit wie Masculinity. Das ist doch eigentlich deren Credo, dass das, was. Na, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Das egal, Faden. Nee, Moment. Nein. Schluss mit dem Kulturmarxismus. Moment, okay. Wenn es mal wirklich um hier Männerprobleme geht, ja, okay, was ist mit Selbstmordraten bei Männern, die drastisch höher sind? Drastisch höher als bei Frauen. Was ist damit? So, keine Ahnung. Helft da mal irgendwie den Jungs, aber keine Ahnung, geht zu weit. Naja, egal. God of War. Sich um Menschen kümmern ist Teil der toxischen Maskulinität. Ja. Du sagst jetzt, dass man nach denen schauen soll und du tust damit toxische Maskulinität. Ja, tut mir leid, bin ich halt so, sperr mich ein, da bin ich unter meinen gleichgesinnten Leuten, da ist besser im Knast. So, aber Polygon hier, die haben über Game of War gelogen. Ja, die haben hier in einem Interview haben sie den Direktor von dem Videospiel God of War haben sie nach toxischer Maskulinität gefragt und dann hat er was komplett anderes geantwortet und dann haben sie das gefeiert, dass er sich um toxische Maskulinität kümmert und dass man da was machen kann und dass man mit dem Medium eine Botschaft hat und es ist halt einfach Polygon zum 100. Mal einfach aktivistischer Bias, der initiiert wird in Berichterstattung. Guck mal, braucht man doch Polygon nicht mehr, oder? Die haben doch ausgedient. Warum existieren die noch? Naja, Seminar geht weiter mit Lara Keilbart über Sexismus in der Gaming-Szene auf dem Bildschirm. Hinter dem Bildschirm und dem perfiden Frauenhass von Gamergate. Und dann koordinierender Landesarbeitskreis Gender und Queer. Noch Fragen? Ja. Ich finde es klasse. Ich meine, kann man machen, muss man aber nicht. Weißt du, so kannst du machen, brauchst du aber nicht. Black Lives Matter, LGBTQIA Rights. Grüne okay. Jugend Bayern. Save the bees. Warum postet eigentlich die grüne Jugend unter Black Lives Matter? Das muss auch nicht verstehen. Also, die müssten eigentlich posten unter I have autism, be patient. Weißt du, so. Und hier in dem Artikel geht es nochmal um das Insel-Movement, also mit dem Vorfall, den es da gab, mit dem Amoklauf. Und ich finde es einfach nur interessant, wie jetzt innerhalb vom Internet eine Hetzjagd eröffnet wird auf halt Jungfrauen. Und ich finde es einfach nur krass. Der Artikel ist krass. Und SPLC hat drüber getweetet und es ist einfach nur hart. Also liest euch in den Quellen durch. Ist schon. Also warte, das ist ein Problem, wenn du dich um Leute kümmerst, das ist ein Problem, wenn du jetzt gerade keinen hast, um den du dich kümmerst, das ist alles ein Problem, wenn Jungs machen, ne? Weil, ich hast du es verstanden. Weil, aber es gibt doch auch Incels im Bereich von Frauen. Es gibt auch Frauen, also die... Incel steht ja für Involuntary Celibate, also ja. Leute, die ohne ihr eigenes Zutun ein Zölibat ausüben. Also ja. Und können das per Definition nur Männer sein? Ja. Okay, ja. Aber was das wollte ich nur sagen. Und SPLC heißt Southern Poverty Law Center. Genau. Aber was ist mit Nonnen? Ich dachte, die wären ja auch so zölibatmäßig unterwegs, oder? Ja, kannst du dich nicht an die Amokläufe von Mönchen und Nonnen erinnern, die in letzter Zeit alle passiert sind? Ja, aber Nonnen sind ja voluntary celibate. Ja, aber nee, das ist jetzt aber auch Wortglauberei. Moment, aber wirklich mal, das Wort selbst, so Zölibat, bezieht sich das nur auf Kerle? So, oder kann man das auch auf Frauen sagen? So, ich kann kein Deutsch, okay, ich komme nicht aus hier. Ich wüsste es jetzt also aber. Da der eine Herr, der halt seinen Hass ausgelebt hat und ein paar Leute mit seinem Auto überfahren hat, wohl seinen Hass auf Frauen ausgeübt hat und vorher. Nee, nicht halt, wohl. Incel. Ganz und gar nicht wohl. Also. Ja, hat er das gestanden? Ich meine. Nee, nein. Hat er nicht gestanden. Es geht nur um diesen komischen Post, alles? Der wahrscheinlich nicht von ihm ist. Also, mit ja, dem, da haben wir letzte Woche ausgiebig drüber gesprochen. Okay, also die Debatte ist deswegen angestoßen worden, weil ihm angedichtet wird, ob es jetzt so ist oder nicht, dass er halt dieses Incel-Movement ausgelebt hat, weil er halt eine gewisse Frau in seinem Fokus hatte und die konnte er nicht bekommen und deswegen hat er zu dieser Gewalttat, ist er erst zu dieser Gewalttat gekommen. Und dieser ganze Begriff der Incel war für mich zu dem Zeitpunkt auch neu. Ja, und ich finde das halt sehr interessant, was sie sich da halt für Stories ausdenken von irgendwelchen. Was mich halt interessiert, ist, ob Frauen auch unter eben Incel fallen können. Ja, können sie. Gut, okay. So, danke. Wie ist es denn? Ist Incel ein Movement sozusagen? Oder? Nee, es ist eigentlich nur Bezeichnung. Weil es gab ja auch diesen fiesen Tweet von Chairman Pau, also Alan Pau, ehemalige Reddit, glaube ich, war es, ne? Tante, die gesagt hat, liebe Arbeitgeber in der Tech-Branche, auch bei euch arbeiten Incels, was werdet ihr dagegen tun? Now, what are you gonna do about it? Ja, also, überleg mal, du wirst jetzt in der Firma einbestellt vom Personaler und dann fragt er dich, und, wie sieht's aus, haben sie eine Freundin? Dann sagst du nein, und dann sagen die, ja, okay, dann müssen wir mal ein paar Anrufe tätigen. Wir brauchen jetzt die Freundin, so, weißt du, ist dann Policy in der Firma oder was? Okay. Nein, aber ich finde es halt oder krass. Vielleicht testen sie dich, dass sie so Frauen neben deinen Tisch stellen und gucken, wie du reagierst und hinten stehen so drei Leute mit Notizblöcken. Ja, ich finde halt einfach diesen Fokus, auch dieser Artikel hier, ich finde es einfach nur krass, wie die Gegenseite am Überventilieren ist, über den 4chan-Post und da jetzt Sachen reininterpretiert, die einfach nur durch den Wind sind. Also, aber ja. Ja, das passt halt komplett in das Narrativ. Ich meine, ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie das damals war mit dieser A.J. Roger-Nummer. Als es ja auch plötzlich irgendwie hieß, so nach dem Motto, ja, das sind ja eigentlich sind's alle Männer, hieß es damals auch noch. Also das war eigentlich sogar noch ein Level höher. So nach dem Motto, ja, ihr versteht ja einfach nicht, was wir armen Frauen alles erleiden müssen, tagtäglich. Und das wäre sozusagen das erste Mal, dass sich das jetzt wieder wiederholt hat, wenn das denn stimmen würde, dass er irgendwie auch aus so einem Bereich kommt. Und ja, jetzt ist es halt wieder von wegen so nach dem Motto, ja, diese Leute, die taugen ja quasi nichts für Frauen sozusagen und deswegen sind sie ja eh irgendwie Untermenschen, so entlass die mal aus ihren Jobs und tut die mal weg, weil die hier uns sowieso nur Probleme machen. Finde ich auch komplett widerlich mal wieder. Feminismus mal wieder voll drauf. Die Menschenfreundlichkeit. Die lässt einem einfach das Herz erwärmen. Ja, die gruppenbezogene Menschenfreundlichkeit, vor allem bei den Leuten, die, ja, ich meine, ich weiß nicht, das sind im Endeffekt Menschen oder Männer, vielleicht auch Frauen, wie ihr es gesagt habt, obwohl das für mich neu wäre, die halt sagen so, ja, wir fühlen uns selber in einer sozialen oder ästhetischen Situation, dass wir eh keine abbekommen, darum versuchen wir es gar nicht erst. Die sind eigentlich, also auf denen muss man wirklich nicht mehr rumhacken. Ja, also da muss man schon, ich weiß nicht, finde ich nicht gut. Wie ironisch, dass Gamergate, was uns alle zusammengebracht hat, genau damit angefangen hat, dass jemand auf Leuten rumgehackt hat, die keine Frau abgekriegt haben. Sag ich nur mal so. Was war jetzt mit dem Rachenraum hier? Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist kein Röntgentonfilm, sondern eine Aufnahme mit der Magnetresonanztomographie oder kurz MRT, die auch als Kernspintomographie bekannt ist. Das in Göttingen neu entwickelte Verfahren der Echtzeit-MRT kann beliebige Bewegungsvorgänge im Körperinneren mit einer sehr hohen zeitlichen Auflösung aufnehmen. Da gleichzeitig auch der Ton aufgezeichnet wird, verdient die Wiedergabe der Sprache besonderes Interesse. Das Geräusch der MRT-Messung wird dafür weitestgehend unterdrückt. Dieser MRT-Tonfilm wurde mit 55 Bildern pro Sekunde gemessen. Man erkennt dabei Form- und Lageveränderungen des Zungenrückens, des Zungengrundes, des weichen Gaumens, des Kehldeckels und des Kehlkopfes. Achten Sie bitte auf diese Vorgänge bei den Vokalen A, E, I, O, U sowie bei den Konsonanten L, M, N, R, S, T, V, W, B, P, H. Und bei den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also ich finde das ziemlich cool, deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Boah, schon krass, ey. Also die Zunge, was die für einen Aufstand da probt. Ja. Ich habe das letzte Woche in der Vorlesung zur Sprachwissenschaft gesehen gehabt. Ich dachte irgendwie, wir hätten die Technologie schon länger, aber scheinbar nicht. So, oh, cool. Ein ganz großer Fan von Menschen und Sprachorganen und Gerede. Deswegen mag ich das auch so. Das sollte man gar nicht denken, wenn man dich kennt. Nee, gar nicht, ne? Hier. Aber so wie der Typ würde ich natürlich nicht ablehnen. A man in court for having potato peeler in public place. Ne? Der hat einen Kartoffelschäler an einem öffentlichen Ort mitgehabt. Und das ist nicht gut. Das ist halt wieder mal ein Beweis dafür, dass halt Großbritannien sich vorgenommen hat, in ein Clowns Country, also in Clown Land zu verwandeln. Jemand, der mit einem Kartoffelschäler in der Öffentlichkeit angetroffen worden ist, steht vor Gericht. Ja, guck mal, ja, das macht auch Sinn. Ich meine, wozu brauchst du einen Kartoffelschäler, wenn du keine Kartoffeln um dich herum hast zum Schälen? So, wozu brauchst du den? Willst du jemanden verletzen, Junge? Komm ins Gefängnis mit dir. Ab geht's. Komm vor Gericht. Komm, komm. Ein Kartoffelschäler. Einfach nur so, what the fuck? So, ein Kartoffelschäler. Aber ja, es ist halt Großbritannien. Clownsland. Why won't the UN say what really reduces poverty? Hallo? Ja, hier, das ist ein Artikel, in dem geht es darum, dass beim End-Poverty-Hashtag, also an dem Tag, an dem man versucht, die Armut auszumerzen, dass die UN sich darbietet und halt Programme anpreist, die halt von oben nach unten verlaufen und dass natürlich Auslandshilfe, dass das am meisten hilft. Und in dem Artikel geht man halt auf verschiedene Länder ein, wo man sieht, dass wenn du ökonomische Barrieren abbaust und einen freien Markt ermöglichst, dass es am ehesten dazu geneigt ist, die Armut halt auszumerzen und dass generell regelmäßig halt Auslandshilfe auch autoritären Regimen zur Verfügung gesteht, gestellt wird und die dann einen weiteren Grund haben, den Markt eben nicht zu liberalisieren, was dann zu einer permanenten Abhängigkeit führt und dass Auslandshilfe an sich eigentlich nur den Ländern hilft, sich nicht weiterzuentwickeln und dass du halt verschiedene Länder hast, wo du einfach an Beispielen sehen kannst, dass in der Zeit, wo Auslandshilfe geflossen ist, man keine Reform vorangebracht hat, die den Menschen ermöglicht, regelmäßig Arbeit nachzugehen, mit denen sie sich dann ernähren können, sondern dass sie dann halt abhängig sind von der Auslandshilfe selber. Und ich fand es einfach wichtig, mit aufzuzeigen, dass halt Auslandshilfe generell sich immer sehr positiv anhört, dass du im Endeffekt aber auch sehr viel Schaden damit anrichten kannst. Und da habt ihr es. So. Aber was ich interessant finde, ist, dass sie hier Tansania als Beispiel haben, dass die regelmäßigen Hörer wissen, ich habe da so eine Art direkten Draht zu jemandem, der Zeit in Tansania verbringt jedes Jahr. Und der ist halt dieses Jahr wiedergekommen und war erschrocken, was da passiert ist, was die Armut der Menschen angeht. Also früher war halt das so, dass die Wirtschaft relativ unkontrolliert lief. Und jeder hat halt was verkauft und was gekauft und hat davon halt irgendwie sein Leben bestritten. Und jetzt muss man praktisch wie in Deutschland alles anmelden. Und wenn du halt ein kleines Hostel hast, das nicht angemeldet ist, kommt halt irgendwann die Polizei und macht es dir zu und du kannst dann auch Strafe zahlen und solche Sachen. Und dadurch, durch diese kleinen vertragslosen Arbeiten oder Verkäufe, hat sich eigentlich die Bevölkerung ernährt und er sagt, es ist krass, wie viele Leute da jetzt einfach nach Essen fragen, wenn du als Weißer da rumläufst oder halt als jemand, der da nicht hingehört. Ja? Also der sagt, es geht eher nach hinten los, was die da gerade machen. Und Tansania war eigentlich eins von den Ländern, die bisher von Hunger und extremer Armut verschonter waren als viele andere Länder Afrikas. Wo du eine Rückentwicklung hast, also ist halt auch nicht gut, so viele Regularien einzuführen. Also, ja, wenn du halt, du erstickst ja auch eine Wirtschaft, wenn du versuchst, eine Wirtschaft wie in Tansania so zu regulieren, wie eine deutsche Wirtschaft reguliert ist. Ich meine, das ist eine noble Absicht, aber es ist, ja, du nimmst halt die Realität nicht mit in die Gleichung auf, dass halt die Leute nicht. Die können nicht, wenn die zwei Hühner haben und Analphabet sind, wenn sie eins verkaufen wollen, vorher irgendwie in die Stadt fahren und einen Gewerbeschein machen. Ja, die Regeln werden so hochgesetzt, dass inländische Unternehmen das nicht wirklich nachvollziehen können, aber ausländische Unternehmen, die halt schon bestimmte Compliance-Netzwerke im Betrieb haben, in ihrem üblichen Business, die können dann halt das Hühnerfleisch keimfrei nach Afrika exportieren. Und vor Ort, wo die Leute ihre 5, 6 Hühner vor Ort haben, ja, die müssen da erstmal so ein paar Dächer bauen, damit, keine Ahnung, nicht irgendwelche Zugvögel da irgendwie auf den Boden kacken und damit die, also ich übertreibe jetzt, ja, aber es gibt so viele Regulatorien, dass das tatsächlich. Gerade in Afrika gibt es ja sehr große, es gibt sehr viele Verträge mit der Europäischen Union und sehr viele Gesetzgebungen in Afrika, die halt die Hürden so hoch schalten, dass nur europäische Firmen tatsächlich den Markt dann beliefern können, ohne gegen das Gesetz in dem Land zu verstoßen. Und wenn das jetzt in Tansania auch immer mehr Einzug findet, dann finde ich das natürlich sehr schade. Sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man irgendwelche internationalen Handelsverträge in den Nachrichten hört. Es geht halt sehr oft nur um, ja, darum, dass eine Nation oder ein Handelskonglomerat sich Märkte sichert, dadurch, dass es Hürden aufbaut, dass lokale Industrie nicht hochkommen kann, sondern dass halt internationale Standards gelten, die halt nur von internationalen Konzernen erfüllt werden können und dann übernehmen die den Markt. Ja. Naja. Ach ja, hier haben wir eine Meldung von, das ist einfach nur eine Meldung, die ich mal eingebracht habe. Crazy Female Meldung. Ja, eine 19-Jährige hat ihren ja, hat ihren Freund nicht umgebracht, aber hat versucht, ihn beim Sex umzubringen, hat sich eine Clownmaske angezogen, um ihn zu erschrecken und hat das hinterher damit gerechtfertigt, dass ja Männer ja eh nicht mehr wert wären, als geopfert zu werden. Und ja, einfach nur ein lustiger Artikel, den man sich durchlesen kann. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Wir hatten ja den Fall mit der Dame, die ihren Freund versucht hat, mit dem Samurai-Schwert aufzuschlitzen. Und der Freund war halt so ein richtiger Internet-Edgelord, der das total gefeiert hat online. Das hat mich daran erinnert. Darum habe ich den nochmal eingeladen. Das heißt, auch nicht Incel sein nutzt eigentlich gar nichts beim Schutz vor Gewalttaten. German man ordered to pay child support after ex-wife forges signature for IVF pregnancy. Ach, den Fall hatten wir doch schon mal, oder? Ist es jetzt endgültig durch? Ja, also wenn das ein Anschlussfall war, dann sagt noch mal was zur Vorgeschichte, weil mir war der also jetzt erst aufgefallen. Die Tante hatte gefrorenes Sperma von ihrem Ex und hat dann zusammen mit dem Arzt die nötigen Dokumente gefälscht und sich das einpflanzen lassen, weil eigentlich hätte sie ja seine Einwilligung holen sollen. Und nach der Nummer hat sie ihn dann auf Unterhalt verklagt. Finde ich gut. Das muss so sein. Freiheit für die Frauen. Ende der Vergewaltigungskultur. Also in solchen Fällen wünscht man sich dann doch vielleicht so einen jemanden, der Gericht sitzen kann, wie so ein alter König und sagt, ja, dann gebt mir das Kind und ich haus mit dem Schwert in der Mitte durch. Nur mal so als Tipp für die Religionsphobiker. Ja, also der Fall, der ist halt noch nicht komplett gerichtsfest. Das heißt, da wird es noch andere Entscheidungen geben, aber ja, es geht in die Richtung, wie du schon gesagt hast. Wenn wir den Fall schon mal hatten, dann gehen wir direkt zum nächsten. Ja, gehen wir mal zurück auf den Skripal-Fall. Wisst ihr noch, worum es da ging? Da ging es ja um dieses Novichok in England. Wir hatten es ja auch schon mal das Thema, dass irgendwie, obwohl da irgendwie eine der tödlichsten Sachen jemals erfunden, die jemals erfunden wurde, eingesetzt wurde, die einzigen, die dabei gestorben sind, waren im Endeffekt die Haustiere, die im Haus von den Skripals eingeschlossen wurden, aus Quarantänegründen. Und jetzt gab es halt gerade in dieser Woche mehr und mehr Artikel von verschiedenen Nachrichtenoutlets, hier in dem Fall Heise, die sich halt mal darüber gewundert haben, so ja, vor ein paar Wochen haben wir die ganze Zeit über diesen Skripal-Fall berichtet und jetzt hört man so gar nichts mehr darüber und da ist ja irgendwie, gab es so verschiedene widersprüchliche Aussagen, unter anderem halt auch von den UN-Behörden, die für die Waffen zuständig waren, also für die Aufklärung zuständig waren, die OPCW Leute waren das, glaube ich. Ja, und man hört überhaupt gar nichts von dem Fall. Es gab ja eine Anfrage vom russischen Außenministerium, dass eine Cousine sich wohl bei denen beschwert hätte, dass die versucht hätte, mit denen in Kontakt zu treten, aber die Briten die nicht mit denen telefonieren lassen wollen, obwohl die ja anscheinend wieder gesund sein sollen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung. Ich würde mich einfach nur mal interessieren, was jetzt dabei rumkommt, weil das ist so total aus den Nachrichten verschwunden und was haltet ihr denn davon? Ich behaupte, dass das gut ist, dass nicht mehr darüber Bericht erstattet wird, weil es sonst zu Russophobie führt. Keine Macht im Hass. Hashtag Fake News. Und Anstand und Haltung. Nein, ich weiß nicht, ich bei so Spekulationen, ich bin da irgendwie nicht nah genug dran. Ich habe da so meine Probleme, was, warum das passiert. Also ich kann mir da einfach keinen richtigen Kopf machen. Also weißt du ja auch nicht, was der gute Herr auf dem Kasten hat oder nicht. Also warum sowas passiert. Also. So, kommen wir zum Taiwan Travel Act. Das ist ein Gesetz, was Donald Trump letzte Woche unterzeichnet hat oder vor 2 Wochen. Und das ist mal wieder so eine Sache, die einfach, ja. Also Taiwan ist ja im Endeffekt ein Teil von China, sagen manche. Und Taiwan sagt, wir sind ein eigener Staat. Und China sagt, nein, Taiwan ist Teil von China. Hört sich sehr kompliziert an. Und das ist halt genau das Problem. Diplomatisch ist es halt ein heißes Eisen zu sagen, ja, ist Taiwan jetzt so ein eigener Staat oder nicht? Weil jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, dass Taiwan ein eigenständiger Staat ist, mag China das nicht so ganz gerne. Und jetzt gab es seit 1984 das erste Mal wieder eine neue Reaktion von Amerika auf Taiwan. Und zwar wurden jetzt im Endeffekt durch den sogenannten Taiwan Travel Act in Amerika die Visa-Restriktionen für Taiwanesen bzw. Amerikaner, die nach Taiwan reisen wollen, erleichtert. Da das diplomatisch so ein sehr, sehr, sehr heißes Eisen ist, ist es eben seit 1982 war, oder 1984 war das letzte Mal halt eine Veränderung in diesen Sachen. Und wenn wir uns überlegen, wie gut es im Moment läuft mit Nordkorea und mit Südkorea und dass die Chinesen da ja im Endeffekt auch sehr wohlgesonnen sein müssen bei diesen ganzen Verhandlungen, finde ich es sehr bemerkenswert, dass Amerika auf der anderen Seite diplomatisch dieses heiße Eisen mit Taiwan anpackt. Der taiwanesische Ministerpräsident ist mittlerweile auch schon nach China gereist und da gibt es auch schon Verhandlungen über neue Vertragsrichtlinien. Allerdings, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass China irgendwie akzeptiert, dass Taiwan ein eigenes Land ist. Die akzeptieren das einfach nicht. Und die sind stark und halten sich zurück, aber haben in Taiwan natürlich auch einen gewissen Einfluss. Und bei den ganzen positiven Sachen, die gerade in Nordkorea und Südkorea passieren, ich kann das ja nicht genug loben, ja, jetzt spielen anscheinend sogar schon die nordkoreanischen und südkoreanischen Tischtennis-Weltmeisterschaftsteams zusammen. Also weiterhin ist das auf einem guten Kurs, aber Taiwan und China ist, es könnte sein, dass es da jetzt ein neuer Krisenherd etwas sich zuspitzt oder dass es da weiterhin zu einer Annäherung kommt. Allerdings, da Taiwan ja etwas demokratischer geprägt ist als China, sage ich jetzt mal, wenn Taiwan sich China annähern würde, wäre das ja vielleicht nicht unbedingt ein guter Schritt in eine demokratische Richtung. Naja, ein heißes Eisen. Neben der ganzen Israel-Jerusalem-US-Botschaftsangelegenheit ist die ganze Sache mit dem Taiwan Travel Act wirklich, ja, ein Ding, was sich viele Leute nicht getraut hätten und Trump werden ja sehr viele Sachen zugetraut und der haut einfach mal so ein paar Dinger raus und ja, mal gucken, was da passiert. Das einfach nur eine kleine humoristische Sache, auch im Hinblick auf Nord- und Südkorea. Da es da jetzt zu sehr starken Annäherungsgesprächen kommt, gibt es ja einige Leute in Amerika, die halt sagen, ja gut, warum kriegt der nicht den Friedensnobelpreis? Der Barack Obama hat ihn bekommen, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat. Und der hat im Endeffekt einen der größten Konflikte gelöst, den es seit den 50er Jahren weltweit gab. Und wenn der den Friedensnobelpreis bekommt, ich habe ja auch als EU-Bürger einen. Also, weißt du, ja, ja, wir haben ja kollektiv auch einen. Also ja, ich wollte jetzt schon fast sagen, ich fresse einen Besen, aber nee, ich habe keinen Bock, einen Besen zu fressen. Man kann sich heute überhaupt nichts mehr sicher sein, über gar nichts. Außerdem hat der Nobelpreis ja gewisse Probleme. Wer weiß, ob es den überhaupt noch gibt. für eine gewisse Zeit. Da mussten ja sehr viele Leute im Zusammenhang mit Sexskandalen zurücktreten. Und der Literaturnobelpreis wird gar nicht vergeben dieses Jahr, deswegen. Ja. So, hier ist ein Wikipedia-Eintrag zur Aktion Tiber Sycamore. Das ist eine CIA-Aktion, die declassified wurde und die mittlerweile sogar bei Wikipedia steht. Hier geht es um Syrien und ich will jetzt einfach gar nicht so viel dazu sagen. Wenn wir über Syrien reden, sagen wir immer, das ist so kompliziert, da kann man gar nicht so viel dazu sagen. Aber es gab ja halt immer auch Vermutungen, dass halt gewisse Kräfte vor Ort auf dem Boden nicht nur von gewissen arabischen Ländern finanziert wurden, sondern vielleicht auch von westlichen Geheimdiensten finanziert wurden. Und ja, wer sich dazu informieren will, einfach mal den Artikel durchlesen. Und ich finde es einfach interessant, dass das declassified wurde und tatsächlich auf Wikipedia mittlerweile abrufbar ist. Ja, ne? Wobei das ja auch nur den Ausmaß genauer beschreibt, dass das gemacht worden ist, war ja schon länger bekannt. Also, aber jetzt kennt man zumindest mal den Namen, wie das Programm hieß. Also. Ja, und wie gesagt, es ist halt, die Quellenlage ist mittlerweile so eindeutig, dass man kann das jedem Normie an die Hand geben und sagen, hier, ja, bitte, ne? 2012 bis 2017, CIA in Syrien. Noch Fragen? Ja. Und gerade halt auch eine Normie-gerechte Quelle. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man dem Normie die Sachen vorbereitet. Also. Ja, der kleine Prinz als Sicherheitsrisiko. Ja. Gut, hier haben wir nochmal das Thema Türkei und wir haben halt sehr viele. Wir hatten ja in der Vergangenheit verschiedene Memes, würde ich jetzt mal sagen, online, wo halt irgendwelche Ferrero-Gestalten mit irgendwelchen Sternen und Kreuzen drauf, die haben für Shitstorm-Reaktionen gesorgt und wurden dann im Endeffekt als Haram deklariert und dann durfte damit nichts mehr, also es wurden Social-Media-Kampagnen gestartet dagegen. Und mittlerweile ist es halt so, dass halt auch gewisse Literaturwerke in Schulcurriculum in der Türkei wohl als anstößig gedeutet werden und dort nicht mehr gelehrt werden dürfen. Es ist ein sehr guter Artikel zu dem Thema. Ich wollte in dem Zusammenhang noch ein anderes Thema ansprechen. Allerdings ist mir das jetzt entfallen, deswegen empfehle ich jetzt einfach mal jedem, diesen Artikel durchzulesen und sich durch die Links zu klicken, dann findet ihr bestimmt heraus, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, Armenien. Armenien ist ja so ein kleines Land, was selten in den Fokus gerät, außer wenn man in der Türkei ist oder in Frankreich ist, weil im einen Land ist es verboten zu leugnen, dass es einen Genozid an den Armeniern gab und im anderen ist es verboten zu sagen, dass es den gab. So, und könnt ihr euch ja jetzt überlegen, welches Land welches ist. Im Moment gibt es gerade in Armenien auch ein sehr interessantes gesellschaftliches Phänomen und zwar, dass die gesamte Gesellschaft auch aufgrund von so Sachen, wie du es vorhin im Zusammenhang mit Tansania erwähnt hast, Marsaffe, dass die Bevölkerung auch überhaupt gar kein Vertrauen mehr in die Institution hat, weil alles, was denen institutionell aufgebürdet wurde, nur in Korruption geendet ist. Und deswegen hat die Regierung in Armenien jetzt tatsächlich selber gesagt, wir schaffen es nicht mehr, das Land zu regieren und die Bevölkerung ist so aufgebracht, könnte jetzt nicht einfach so der Oppositionelle, der von der Bevölkerung gestützt wird, der soll jetzt im Endeffekt das Land übernehmen. Und mir ist noch nicht so ganz klar, ob der das Land jetzt einfach so übernimmt als Regierungschef oder ob dann nochmal Wahlen stattfinden sollen oder nicht. Das sind ja halt relativ, das ist gerade alles noch so am Geschehen. Aber ich finde das einfach nur sehr faszinierend, was da in diesem Land abgeht, weil die Regierung einfach total die Kontrolle über das Land verloren hat und die Bevölkerung einfach nichts, die macht einfach gar nichts mehr. Die zahlen keine Steuern mehr, die respektieren nichts mehr von der Regierung und die Regierung hat so sehr die Kontrolle verloren, dass sie einfach gesagt hat, okay, wir hört einfach auf mit eurem Protest und dann darf der so, ja, also da werde ich nächste Woche nochmal drauf zurückkommen, was da tatsächlich jetzt passiert ist, weil das einfach der Oppositionsführer einfach der Regierungschef wird, ohne dass da irgendeine Wahl stattfindet, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, so hört sich das jetzt auch an. Und vielleicht gibt es ja jemanden, der da auch in der Regierung, in der Region irgendwie unterwegs ist. Ich habe hier nur repräsentativ den AP-Artikel genommen. Ich habe mir noch ein paar andere Artikel dazu durchgelesen, aber die waren halt alle auch teilweise über Google Translate. Vielleicht habe ich deswegen was falsch verstanden. Aber Small, der einzigste Weg, wie du sicherstellen kannst, dass eine Wahl nicht von Russland beeinflusst wird, ist, wenn du keine Wahl umsetzt. Also du musst es mal demokratischer sehen. Also weißt du, das könnte ein neues Projekt werden, weißt du? Es ist auch irgendwie echt doof, die ganze Zeit neue Wahlen zu machen, so, weißt du, es soll echt kommen. Administrativ ist das echt die Hölle, bürokratisch auch, ja. Lass doch einfach einen Führer haben und der macht das schon. Und das würde auch Geld sparen. Ja, ja, dann brauchst du dich auch nicht so drum kümmern, weil, weißt du, so, da gibt es halt Leute, die machen das. Ja, und dazu nochmal explizit gesagt, es kann sein, dass ich das alles nicht so ganz verstanden habe, wie das da passiert ist, weil es ist schon sehr, sehr, sehr seltsam. Ich verlinke noch 2-3 Artikel in den Kommentaren und wenn irgendjemand was noch genaueres weiß vor Ort, freue ich mich über jede Information, weil ich finde das sehr faszinierend, was da gerade passiert. Oh, sind wir bei den Simpsons, ja. Es gab ja eine Kontroverse über den Apu-Charakter. Es gab im Endeffekt einen indischen Comedian, der schon vor einem Jahr eine Dokumentation darüber gedreht hat, wie schlimm das für ihn in seiner gesamten persönlichen Entwicklung war, dass der Apu so ein stereotyper indischer Charakter bei den Simpsons war. Ja, Apu ist ja der Typ, der den Quickie Mart, ja, der ist der Besitzer. Und ja, aber weißt du, bei Apu, das ist doch total lächerlich. Der ist Quickie Mart-Besitzer und eine der besten Folgen mit ihm ist die, wo er 96-Stunden-Schicht durcharbeitet und wo er am Ende glaubt, dass er ein Kolibri ist. Und dann tut er so ein Video abspielen, wie er so durch den Laden hüpft. Und das ist doch eigentlich ein positives Bild, so jemand, der in die USA kommt und der dann hart arbeitet, um was zu erreichen. Also so ich. Genau, das und auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen Kritik, dass er es halt nötig hat, 96 Stunden durchzuarbeiten, damit er halt irgendwie klarkommt. Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen gesellschaftskritisch gewesen und sehr realistisch auf eine satirische Art und Weise bei den Simpsons. Aber das ist ja der Punkt. Und es wird jetzt so getan, als ob ja genau das halt alles so einem negativen Stereotyp entsprechen würde. Ja, nur weil ja, aber vor allem entzündet sich das doch auch Kinder hat und sowas. Entzündet sich doch vor allem auch daran, dass Hank Azaria, also jemand, der halt kein Inder ist, ihn spricht halt. Und mit diesem stereotypischen indischen Akzent, der aber nun mal auch ein Faktum ist. Viele Inder sprechen halt so Englisch. Kann ich bestätigen. Das kann ich auch bestätigen. I don't know what you are talking about. Ja, und aber es hängt tatsächlich nicht mal an dem Hank Azaria, sondern es gab jetzt vor kurzem eine Folge von den Simpsons, wo die Simpsons nochmal explizit darauf eingegangen sind, wo die halt gesagt haben, so ja, Geschichten sind halt so geschrieben, wie sie geschrieben sind und die nur zu verändern, um irgendwelchen sozialen Stereotypen zu entsprechen, ist nicht gut im Hinblick auf Apu. Und da haben die wirklich in der Folge einen Punkt gemacht, der auch abseits von der Storyline war, wo man wirklich sagen könnte, die haben da wirklich einen Punkt gemacht, um das anzusprechen. Deswegen ist diese Konversation jetzt wieder hochgekommen. Diese Dokumentation ist ja schon vor einem Jahr erschienen, die kritische, ja. Und Hank Azaria hat jetzt halt gesagt, okay, ich bin Weißer, klar, natürlich ist das Stereotyp und ich kann verstehen, dass ich biete meinen Rücktritt an. Allerdings hat Herr Matt Groening jetzt gesagt, ja, nee, nee, nee. So, wir machen weiter wie bisher. Ja, also nur weil der Hank Azaria gesagt hat, ich biete meinen Rücktritt an. Der Rücktritt ist quasi nicht angenommen worden, sondern es wurde gesagt, nein, wir machen weiter wie bisher. Ja, also ich habe das Ganze so verstanden, dass die Simpsons quasi gesagt haben, wir regen uns nicht drüber auf, bei uns ist das halt so. Und er irgendwie gemeint hat, ja, aber die Leute sagen zu mir, oh, wir werden gemobbt, irgendwie irgendwelche Kinder, indischen Kinder kriegen irgendwie diese Apu-Sprüche dann irgendwie in der Schule zu hören oder so. Und das hätte er ja nie gewollt und deswegen will er ja das gar nicht, eigentlich gar nicht mehr spielen, diesen Charakter und so. Also dass das halt jetzt komplett von ihm halt ausgeht, von dem Sprecher. Genau. Nach dem Motto, stellt das mal lieber ein. Und der Hulu hat halt diese ganzen Kritiken angebracht, die du gerade gesagt hast. Und der Hank Azaria hat halt gesagt so, ja, ich kann das verstehen. Und ja, genau wie du es gesagt hast, ich akzeptiere das. Und wenn das, und deswegen biete ich jetzt meinen Rücktritt an. So, aber der ist halt nicht angenommen worden. Das ist halt der Knackpunkt. Das steht jetzt hier in dem Artikel noch nicht drin, aber das ist jetzt halt die Entwicklung von den letzten paar Tagen gewesen. Wie ist das eigentlich mit dem Synchronsprecher für den, wie heißt der, Uta? Hm. Ist das ein Europäer? Ist das jemand aus dem deutschen Sprachraum? Weil sonst, finde ich, sollten wir da auch mal ein Fass aufmachen. Ja. Das geht nicht, ich fühle mich total unterdrückt und ich muss mir immer die Sprüche anhören. Und ja, so. Keine Ahnung. Vor allem der Uta ist auch im englischen Original, ist es ein Deutscher und im Deutschen ist es ein Schweizer. Also. Ja, viele von diesen deutsch sprechenden Charakteren hat damals so ein Schauspieler gesprochen, der auch ganz gut Deutsch sprechen konnte, aber der wurde dann umgebracht von seiner Ehefrau. Die hat ihn ermordet. Toxische Femininität. Das war der Sprecher, der hat auch hier Troy McClure und so gesprochen und seitdem gibt es die eigentlich nicht mehr. Oh man. Ja, also die Simpsons sind ein Kulturgut und ich werde auch nochmal den IMDb-Link zur Folge, um die es geht, in den Kommentaren verlinken. I wasn't born to lead. I was born to lead. Ja, also, wir haben euch ja schon öfters mal empfohlen, in den Wald zu gehen und ich kann es nur noch mal betonen, es ist wichtig, in den Wald zu gehen und hier gibt es einen wissenschaftlichen Artikel darüber, der in experimenteller Nachforschung herausgefunden hat, dass es sehr positiv für den Kopf und auch für den Körper ist, wenn man erschöpft ist und wenn man unwohl ist, wenn man negative Gefühle hat, sich der Natur anzunähern. Und ob man in den Park geht oder in den Wald, man kann bei beiden Tätigkeiten einen positiven Effekt feststellen. Und tatsächlich seid ihr gesünder, wenn ihr in den Wald geht. Also, wenn ihr euch frei von kulturmarxistischen Einflüssen und Endzeit-Chaos-Berichterstattung in der Presse machen wollt, dann geht bitte in den Wald. Das ist doch hier schon wieder, der ist doch bestimmt bezahlt. Das ist doch bestimmt hier so ein Gefälligkeitsgutachten schon wieder hier. Ja. Ist doch alles nur Sklaven von Big Forest hier, dieser ganze Podcast. Ja. Die Waldmafia. Gesponsert von Waldfeen. Ja. Von hellen Elfen hier, was da los. Und da wir letzte Woche auch das zum Thema gebracht haben, dass ich das sehr unfair fand, dass man Menschen, die Kulturmarxismus sagen, mit Andreas Breivik in Verbindung bringt und der Marx für mich daraufhin angesprochen hat und meinte, er ist aber auch fies, SJWs in die Nähe von Stalinisten zu rücken, habe ich hier ein Papierchen herausgekramt, was sich mit dem Bias beschäftigt. Und tatsächlich ist es so, dass in der Regel Menschen, die sich über Bias beschweren, dass es in der Regel sehr hypokratisch ist, also halt doppelzüngig und dass man in der Regel immer nur auf einen Bias aufmerksam macht, der gegen die eigene politische Meinung sich richtet. Und ich wollte damit sagen, ich war ein Opfer meiner Umstände und da habt ihr es. Ja. Ich hatte Doppelmoral für wissenschaftliche hier Nachforschung zustande gebracht. So, da habt ihr es. Oh ja, hier, das muss ich wirklich sagen, das ist ein Fundstück, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Das ist aber auch wieder Special Interest. Hier geht es im Endeffekt um eine Person, die hat seit den 80er und 90er Jahren hat die Computermodelle benutzt, um Pferderennen zu analysieren und Wetten auf Pferderennen abzuschließen und da über die Jahrzehnte ein System zu erzeugen, wo er im Endeffekt mehrere hundert Millionen Euro, Dollar, wie auch immer, mit verdient hat über die Zeit. Und das ist ein sehr, sehr langer Artikel, aber extrem lesenswert, wenn ihr euch so ein bisschen für Wetten und für Finanzsysteme und für Computersysteme und für Wahrscheinlichkeiten interessiert. Eine absolute Leseempfehlung. Ja, ich weiß gar nicht, was man noch dazu sagen soll. Einfach jemand, der in den 80er Jahren halt gesehen hat, hier, da gibt es halt so Pferderennen und das kann man halt mit Computern mehr oder weniger irgendwie so vorhersehen, wie das funktioniert. Und dann beschreibt er halt, wie der halt immer gemerkt hat, okay, diese Vorhersagemethode ist nicht so gut und vielleicht benutze ich noch so ein paar andere Kriterien, um das zu verfeinern. Und also ich persönlich fand das sehr, sehr faszinierend zu lesen und wie gesagt, Special Interest. Aber wenn ihr das interessant fandet, lest euch das einfach mal durch. Super, super interessant. So, das ist eine nicht so tolle Story leider. Hier hat im Endeffekt ein Programmierer, der sehr, sehr, sehr aktiv in der Open-Source-Szene unterwegs ist, sich von verschiedenen, also konkret in diesem Fall von einem Projekt distanziert, dass er nicht mehr dabei mitarbeiten möchte, weil konkret bei Konferenzen, die dieses Projekt betreffen, ein Code of Conduct eingeführt wurde. Und da sind wir wieder bei den typischen intersektionalen Themen, dass halt, man muss sich halt einem gewissen Verhaltenskodex unterziehen, ansonsten ist man nicht mehr satisfaktionsfähig für eine gewisse Gruppe. Und da sind die Themen so schwammig formuliert, dass man sich gar nicht sicher sein kann, ob man überhaupt gegen irgendwelche Regeln verstößt und man ist im Endeffekt vom guten Willen von anderen Leuten abhängig. In diesem konkreten Fall hat dieser Entwickler bei diesem Projekt vorzeitig die Notbremse gezogen, bevor der diesem Code of Conduct unterliegt, weil er gesagt hat, okay, hier geht es um die LLVM-Engine und ich habe das vorher schon mal gesehen, wie die Free Software Foundation sich in GCC mit ihrem Code of Conduct eingeschlichen hat und da die ganze Szene vergiftet hat, wie er es ausdrückt, und deswegen hat er sich vorzeitig daraus zurückgezogen und das ist deswegen signifikant, weil das halt einer der produktivsten und bekanntesten Entwickler in der Open-Source-Branche ist. Und ja, ich finde es halt sehr schade, dass gerade die ganze Open-Source-Bewegung, die ja ich finde die besonders wichtig, ja, weil durch patent- und markenrechtlich geschützte Sachen, die programmiert werden, die sind nicht für jeder, die sind einfach nicht für alle Leute zugänglich, da verdient immer jemand mit, das heißt, da gibt es einfach immer die Möglichkeit, dass Leute da keinen Zugriff drauf haben und einen Nachteil dadurch haben, und es gibt so viele Open-Source-Entwicklungen, da möchte ich jetzt einfach nochmal auf Linux hinweisen. Ja, Linux und alles, was unter Linux läuft, ist halt sehr viel Open-Source-mäßig. Das kann ich allen Leuten nur empfehlen, weil, ja, vielleicht sagt der Chris noch ein bisschen was dazu. Ich weiß ja nicht. Linux ist bereits kompromittiert. Der Kern, der Prozessor. Da müsst ihr aufpassen, informiert euch. Bleibt wachsam. Das hätte ich für ein Gerücht. Aber es gibt ganz viele verschiedene Versionen. Ja, es gibt viele verschiedene Versionen, aber die meistverbreitetste, die hatte Backdoor, die ist kompromittiert. Kann ich mal die Infos raussuchen. Hat mir jemand auf /tech erzählt, den ich geglaubt habe? Jemand von Microsoft. Nein, ja. Jemand von 8chan. Keine Ahnung, also das mit diesem Code of Conduct, das hat ja auch der Danisch, der ist ja auch Diplom-Informatiker, der beschäftigt sich da auch schon seit einer ganzen Weile mit, immer mal wieder, dass das ja auch quasi viel gepusht wird, auch quasi das direkt in die Lizenzen für die Software mit einzubauen, so nach dem Motto, ja, dass man das quasi nur benutzen darf oder so, wenn man eine gute politische Ausrichtung hat. Ja, generell beim LLVM-Projekt habe ich mich schon immer gefragt, ob die sich denn wirklich auch für Intersektionalität einsetzen. Weißt du, das hat mich schon immer umgetrieben. Oh nein, der Affen-Selfie schon wieder. Mit Naruto. Der Affen-Selfie kehrt zurück. Und zwar... Nein, man dachte warum? Schon, das Thema wäre beendet, weil es wurde ja ein Vergleich tatsächlich gefasst zwischen den beiden Leuten, die sich verklagt haben. Aber das Gericht hat gesagt, nee, wir akzeptieren den Vergleich nicht. Und deswegen wurde vor Gericht jetzt ein Urteil gesprochen, dass zumindest was diesen konkreten Fall angeht, dass der Affe nicht das Recht an seinem Selfie hat. Es ging ja im Endeffekt darum, dass eine Kamera in der Wildbahn installiert wurde und der Affe konnte theoretisch, also der Affe ist selber hingegangen, hat selber auf den Auslöser gedrückt und hat sein Selfie gemacht. Und da war halt die Frage, wem gehört das Recht am Bild? So, und das wurde jetzt gerichtlich aufgrund von einer, aufgrund von einem Formfehler wurde im Endeffekt so entschieden, dass der Kläger, Peter in dem Fall, nicht dem Gericht mehr oder weniger, also der Kläger konnte dem Gericht nicht nachweisen, dass er im Endeffekt ein berechtigtes Interesse hat, um in seinem Namen zu klagen, weil im Endeffekt Peter hätte ein Freundschaftsverhältnis zu diesem Affen nachweisen müssen, aber weil Peter in seinem Formschreiben den Affen nicht angesprochen hat, wie ein Freund einen anderen Freund ansprechen würde, hat das Gericht quasi Peter das Recht abgesprochen, im Namen des Affens zu klagen. Das heißt, sie konnten keinen Freundschaftsbändchen-Nachweis erbringen und deswegen... Also es, wie gesagt, es ist ein Formfehler und es ist ein Troll. Es ist ein eindeutiger Troll. Das Gericht hätte einfach sagen können, okay, wir akzeptieren den Vergleich, aber die wollten denen im Endeffekt noch einen reinwürgen. Also ich würde gern generell zum Protokoll geben, dass ich Peter selbst als Formfehler erachte. Also das ist eine Überidentifizierung mit Tieren und die vermenschlichen. Pfui Deifel. Ja, also Peter hätte im Endeffekt dem Gericht glaubbar nachweisen müssen, dass es im Interesse des Affen handelt und das Gericht hat das nicht anerkannt. Ja. Ja, das ist hier nochmal zu der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und das Ganze war mir auch noch nicht so bewusst, hat wohl auch große Auswirkungen auf Fotografen, Videofilmer, weil dann quasi mit dieser neuen Datenschutzgrundverordnung, weil unsere Politiker da geschlampt haben und nicht wie in anderen europäischen Ländern geschehen, entsprechende Klauseln da reingepackt haben, die das verhindert hätten, übernehmen wir jetzt auch diesen Teil von der Grundverordnung, der halt eben quasi besagt, dass man zum einen von jedem, der irgendwie auf dem Foto abgebildet ist, eine Genehmigung braucht, um überhaupt das Foto bei sich speichern zu dürfen, schon alleine. Es geht noch nicht mal um die Veröffentlichung. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, diese Genehmigung kann auch im Nachhinein widerrufen werden. Also selbst wenn das möglich wäre, wenn man jetzt irgendwie eine Menge von Menschen mitfilmt, weil man irgendwas anderes filmt, zum Beispiel irgendwie oder fotografiert irgendwo ein touristisches Objekt, irgendwas, und davon ein Foto macht, da stehen viele Menschen rum, selbst wenn man die Möglichkeit hätte, diese Leute zu fragen, dann könnten die theoretisch im Nachhinein sagen, so, nee, ich habe es mir anders überlegt. Und dann wäre man gezwungen, dieses Foto wieder zu löschen. Also man darf es halt noch nicht mal selber für sich haben. Weil das sind ja dann Daten, die man hat von der Person sozusagen. Und diese Datenschutzgrundverordnung sieht halt eben vor, dass diese Daten dann nicht, dass man die dann nicht haben darf. Also ziemlich irrer Scheiß, der natürlich sicherlich so nicht stehen bleiben wird, weil das halt vollkommen weltfremd ist, aber bis das dann irgendwie nochmal wieder mit einem neuen Gesetz gefixt ist, dieses Problem, werden wir auf jeden Fall jede Menge Spaß mit irgendwelchen Abmahnabwälten, Anwälten haben und so. Ah, wird das toll. Ja, das wird so toll. Wirklich, keine Woche vergeht, ohne dass wir ein DSGVO-Thema haben. Deswegen bringe ich es auch immer. Das ist auf so vielen Ebenen eine absolute Rechtsunsicherheit. Und es ist auch genauso, wie du es gesagt hast, die DSGVO ist nicht das Grundproblem, sondern dass halt auf deutscher Ebene vernachlässigt wurde, für halt diese ganzen Spezialfälle die deutsche Gesetzgebung anzupassen. Ja? Du musst dir vorstellen, hier, stell dir vor, du bist ein Fotograf und du bist auf einer Hochzeit, ja, und dein Job ist es, alle Leute bei der Hochzeit zu fotografieren. Dann musst du dir vor Veranstaltungsbeginn, bevor du das erste Foto machst, musst du dir von allen Leuten die schriftliche Einverständniserklärung einholen. Und, wie du es ja auch gesagt hast, die kann jederzeit widerrufen werden. Ja, das ist so eine krasse Rechtsunsicherheit. Oder was natürlich auch sein könnte, weil da steht hier auch drin, du kannst das Ganze quasi umgehen, indem du analog fotografierst. Also vielleicht wird es nochmal der analogen Fotografie zum zweiten Frühling in Deutschland verhelfen oder so. Ja, also das habe ich auch gelesen und da wollte ich auch nochmal mit einem Bekannten von mir, mit einem Zuhörer hier, Zuhörer drüber sprechen an dieser Stelle. Lieben Gruß an Freshes, weil der macht konkret genau das und da wollte ich mal mit dem sprechen, was der davon hält, weil gerade diese Kameraaktion, das habe ich auch mal so am Rand vorbeilaufen lassen, aber der Kasim hatte das mal geteilt, da ist mir das auch aufgefallen. Und es ist, ja, die Datenschutzverordnung, die wird so einiges ändern und die Leute sind halt nicht ordentlich darauf vorbereitet. Ich hoffe, so, und wiederholen. Jetzt können wir uns nochmal einen Aluhut aufsetzen, denn woran sie nämlich gedacht haben, was sie reingepackt haben als Ausnahme, wenn man diesem Artikel hier glauben kann, es gibt eine Ausnahme für professionelle Journalisten. Ja, gut, diese Hashtag Deutungshoheit. Also das mit den Journalistenausweis und lizenzierte Journalisten und so weiter und so fort, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Müssen wir auch nochmal drüber reden. Aber noch ist es nicht relevant für uns. Ja, aber in diesem Fall ist es halt schon relevant. Ja, das war ja auch eine ganz lustige Meldung. Also hier hat jemand auf der Webseite auf einer offiziellen Webseite von der kanadischen Provinz Nova Scotia einfach so ein Counter in der Adresse wahrscheinlich, denke ich mal, hochgezählt. Also das hält man ja häufiger mal, dass an so einer Adresse da irgendwelche Argumente mit dranhängen. Also irgendwie File ist gleich 34567 oder so. Und der hat halt diese Nummer genommen. Man hat die einfach hochgezählt und dabei hat er halt eben weitere Dokumente aus diesem Computer, also aus dieser Software von der Provinz halt eben herunterladen können, inklusive halt eben auch Sachen, auf die er eigentlich keinen Zugriff hätte haben sollen, aber das war halt überhaupt nicht gesichert, man konnte diesen Zähler halt einfach hochzählen und hat dann die Dokumente bekommen. Und der Clou ist, dass er dafür halt eben jetzt höchstwahrscheinlich also es droht ihm halt eine Haftstrafe dafür, dass er einfach diesen Zähler hochgezählt hat. Also das ist jetzt... Ja, aber das ist doch, sorry, das ist wie wenn du dein Auto nicht abschließt und einen Schlüssel drin lässt und dann sagst du, ja, das wurde mir geklaut. So. Ja, weißt du, das kann man gut vergleichen, ja. Weil also ich mache das ja auch beruflich, solche Software programmieren und also da ist man selber schuld, es tut mir leid. Ja, also. Und weiß ich nicht, was diese Provinz Nova Scotia da für komische Programmierer da irgendwie anheuert, die so ein System bauen, wo das irgendwie über einfache Zahlen irgendwie läuft. Die man einfach hochzählen kann, also. Und dann kein weiterer Schutz, irgendwie, dass nochmal geprüft wird, ob man einen entsprechenden Login hat oder so wenigstens. Naja. Amateure. Ja, du hast absolut recht, auf Serverseite hätten die da eine bessere Architektur bauen können, aber die Gesetze, dass sie halt so eine, ich sag jetzt mal, arglose Software-API-Anfrage irgendwie unter Strafe schon stellen, das ist halt, ja, da ist halt die Frage, was ist denn strafbar, was ist nicht strafbar? Darf man jetzt zu Hause noch sitzen und irgendwas programmieren, irgendwelche Serveranfragen machen oder macht man sich damit schon strafbar? Das finde ich, das ist der Knackpunkt an der Sache. Ja, aber es ist lächerlich, wenn du keinen Zugriff haben möchtest, musst du dich drum bemühen, dass da ein Login davor ist. Du kannst nicht einfach nur sagen, oh, ich stelle einfach random Sachen ins Internet und wenn die random jemand anklickt, dann ist das illegal, meine Fresse. Ja, genau, das meine ich ja. Ne? Also das, wenn man das so macht und die Möglichkeit den Leuten bietet, wenn die das dann nutzen, das dann unter Strafe zu stellen, das ist lächerlich. Okay. Ja. Und aber das ist halt dieses, was ist denn Hacking? Was ist denn Cracking? Was ist denn das alles? Ja, ist schon irgendwie ein Portscan? Ist das schon Hacking? So, da fängt es ja schon an. Die Definitionen sind da einfach so wischiwaschi, dass solche Szenarien wie in diesem Fall halt schon strafbar sein können, weil halt die Gesetze eine eindeutige Sprache sprechen, aber die Technik halt doch irgendwie anders ist. Ja, wie gesagt, ist ein Portscan Hacking? Ja oder nein? Wenn es im Gesetz steht, ja. Nein, es ist Teil der freien Meinungsäußerung, Ports zu scannen, in meinen Augen. Was geht hier eigentlich auf dem Bild ab, Alter? Ja, das ist, da muss ich zugestehen, das ist mir einfach nur in die Links reingerutscht. Das war nur so eine kleine Sache. Letzte Woche hatte ich ja die Pressekonferenz vom Trump mit Angela Merkel verlinkt und das Bild ist einfach nur wirklich sehr gut, um die Situation darzustellen. Ich werde es einfach diese Woche nochmal verlinken, wer sich es noch nicht angeguckt hat. Das sind, glaube ich, 16 Minuten oder 26 Minuten. Ach, also es ist wirklich peinlich als Deutscher, sich das anzugucken. Ja, ich habe auch oft bei der intellektuellen Elite in unserem Land das Gefühl, dass sie seit der Trump-Wahl nicht mehr wissen, was sie nachkauen sollen. Dass man sich so dran gewöhnt hatte, dass man aus dem amerikanischen Mainstream Sachen nachkauen kann, dass man jetzt total verwirrt ist, seitdem man selber denken muss, weil man ja gegen den Trump sein muss. Also. So, Smart City ist ja ein Thema, heißt im Endeffekt, dass die ganze Stadt von Videokameras überwacht wird und da halt alles irgendwie in irgendwelche IoT-Systeme zurückgefeedet wird mit Aufklärung, mit Videoerkennung. Und da gibt es jetzt das sogenannte EarthNow-System. Ursprünglich war das dazu gedacht, um so Sachen wie Stürme, Waldbrände, Tsunamis und andere Naturkatastrophen weltweit aufzuklären. Aber mittlerweile, seitdem das Programm geplant wurde, ist die Technik so weit vorausgeschritten, dass man im Endeffekt mit der Finanzierung, die dieses Projekt hat, und mit dem technischen Umfang, die dieses Projekt hat, eine flächendeckende weltweite Videoüberwachung in HD machen kann, könnte. Ja, und das ist jetzt ein Projekt, das sogenannte EarthNow-Projekt, was jetzt halt quasi starten wird bald. Es wird interessant sein, inwieweit dieses Projekt einfach genutzt wird. Nicht nur in Hinsicht auf irgendwelche Wettersatelliten oder solche Sachen, sondern halt auch wirklich oder halt so Google Maps Sachen oder sowas, sondern wie es halt auch im Endeffekt von Staaten genutzt wird, um irgendwelche Verifikationssysteme zu machen. Ich denke da so an Falschparken oder sowas. Ich denke da auch an so Sachen wie die Kamerasysteme, die in manchen Bussen installiert werden, um zu gucken, welche Leute in zweiter Reihe parken und solche Sachen. Ja, EarthNow, interessantes Projekt, wurde ursprünglich geplant mit einem ganz anderen Zweck und die Technik ist so weit vorausgeschritten, dass es jetzt für was ganz anderes genutzt werden kann. Sehr interessant. Und Bill Gates hat auch was damit zu tun. So, und jetzt noch ein kleiner Verbrauchertipp am Ende. und zwar lebensmittelwarnung.de und das ist eine sehr sinnvolle Webseite und das meine ich jetzt auch wirklich ganz unironisch. Ich hatte jetzt tatsächlich mal einen Fall, wo ich auch etwas hatte, was in der Liste stand, was ich dann halt auch nicht gegessen habe. Einfach nur allgemein Verbrauchertipp. Nicht alles, was im Internet ist, ist Blödsinn. Nicht alles, was von der Regierung kommt, ist Blödsinn. Lebensmittelwarnung.de. Guter Link. Gerade wenn ich da Salmonellen lese, ist das wohl doch keine schlechte Idee. Ach, ihr seid alle schwach. Ich esse es trotzdem. Der Geiz. Ich bin Schwabe. Ich kann auch im Winter im T-Shirt rausgehen. Ich bin so geizig mit meiner Körperwärme, dass ich nicht friere. Also ich bin so geizig, ich kann auch gar nicht im Winter rausgehen. Du bist ein Wikinger-Schwab, oder was? Ja. Aber gerade als Schwabe musst du doch hingehen und das umtauschen gegen was Neues, hallo? Gerade als Schwabe. Ja, und danach Müll tauchen und es trotzdem essen. Und ich werde dann als Russe davor sitzen. Ja, sie schmeißen es doch jetzt eh weg, dann kannst du dich gleich wieder mitnehmen. Und ich werde dann als Russe davor sitzen und dir das dann klauen. So. Das ist meine Kultur, Abel. Das ist, ich klaue einfach Sachen von Leuten. Das ist meine und hier kommt noch die Weltraumaffen, Lebensmittelwarnung. Esst keine Feministen und keine Republikaner. Ja, und bitte, wenn ihr in den Wald geht, nicht einfach irgendwelche Pilze essen. Ja. Nicht, oder nicht halt doch irgendwelche Pilze essen. Das so im Wald gehen ist gut und die frische Luft einatmen, aber nicht einfach irgendwelche Pilze essen. Wir sollten mal einen Sonderstream machen, welche Pilze genau zu essen sind. Es gibt nämlich ein paar besondere Pilze, die man essen kann, die auch hier bei uns im Wald wachsen. Da sollten wir mal einen Sonderstream machen. Dann können wir uns Lamellen, nur Lamellen sind kein Kriterium. Wer weiß, was ich meine. Und Fliegenpilze, die sind zwar schon giftig, aber wenn ihr davon nur so ein ganz kleines bisschen essen tut, dann könnt ihr danach ums Feuer tanzen und die Waldgötter anbeten. So, das waren die Weltraumpilze. Nein, geht in den Wald, das ist wichtig. Ist, ja, kriegt Waldpilzsuppe einen ganz anderen Beigeschmack. Ja. Ja, der Wald ist auf jeden Fall nicht kolonialistisch, weil der ist schon länger da. Und der Wald verkauft auch kein Schlangenöl. Den Wald haben wir den Germanen weggenommen, um uns zu empowern. Und die Aufklärung hat uns den Wald gebracht, also. Das waren die Waldraumaffen. Und die Bäume haben auch. Die Waldraumaffen. Die Bäume sind auch nicht nur geschlechterbinär. Ja. Ach ja. Bäume. Gut, lasst euch nicht gendern. Eine Sache hätte ich noch. Wer von euch hätte Lust, einen Marsch mitzumachen von Stuttgart nach Berlin für die Meinungsfreiheit? Schreibt mal das in die Kommentare. Das sind nur knapp 700 Kilometer. Das könnten wir zusammen laufen. Das wäre eine lustige Idee. Wir können zwischendurch in so Wäldern Halt machen, ein bisschen schreien. Übernachten. Wir schlafen alle im Wald. Wir gehen eine Woche und schlafen im Wald. Für die Meinungsfreiheit. Und dann haben wir eine große Flagge, auf der irgendwas Tolles steht. So Meinungsfreiheit. Artikel 5. Ja, und genau. Und die Tickets kosten nur 500 Euro. Aber nur für Journalisten. Ja. Aber warum will ich Tickets für 500 Euro, wenn ich eh schon die kostenlosen Pilze aus dem Wald habe? Doch, Pressetickets kosten eine Million Euro. Also wer da. Ein Bollerwagen wird gesponsert, dann können wir Tickets verkaufen. Ich freue mich schon auf. Jetzt kriegen wir bestimmt doch irgendwann mal eine Erwähnung in irgendwelchen Amadeo-Antonio-Stiftung-Broschüren oder so. Mit von wegen so, ja. Sie reden immer über Wald und über Pilze. Das bedeutet, sie gehören hier Druiden. der Szene der verschwörungstheoretischen, wie heißt das Wort? Reichsbürger. Nee. Aber wirklich, aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das sind nur 700 Kilometer, wir packen das. Eine Woche laufen, weißt du, das geht easy. Ja, aber du kannst nicht einfach nur vor irgendetwas sagen und dann wird es leichter, okay? Doch. Es ist nur Marxismus, Abel. Es ist nur Marxismus. Bollerwegen und Kistenbier. Hashtag Druidenkultur. Macht's gut, Leute. Tschüss. Lass euch nicht gendern.